7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. MMA Radio. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung ist der Peter. Hallo Peter. Hallo Ricky. Aus dem Urlaub wieder, naja, ich weiß es ja schon, deswegen will ich es gar nicht fragen, aber ich sag's dann trotzdem. Gut erholt zurückgekommen. Ja, erholt tatsächlich, aber ich habe auch eine Krankheit mitgebracht. Irgendwie, ich bin ein bisschen erkältet. Wo warst irgendwie du eigentlich? Ich war da, wo der Storki nackten Frauen fotografiert. Im Puff? Genau. Ja, mit meiner Maus war ich im Puff und das ist eigentlich immer ganz gut, wenn du deine eigene Frau mitbringst. Ja, klar, da hast du auf jeden Fall schon mal von den Kosten her. Vereinzelt günstiger. Ja, das glaube ich. Ich wollte nämlich eigentlich sagen, wenn du auf Malle warst oder so, hast du vielleicht einen Tripper mitgebracht, aber was hast du denn für eine Krankheit mit eingeschleppt? Ja, nur Erkältung, also irgendwas harmloses. Du weißt doch, wie das ist, denn im Urlaub lässt der Stress nach, der Körper fährt auf Sparflamme und dann bricht also so ein Quatsch los. Das heißt, du bist nicht so ein Mensch, der im Urlaub sich ständig über irgendwas aufregt? Zum Beispiel, dass die Kellner kein Deutsch sprechen oder, ich weiß nicht, dass das Scheißhauspapier so sehr kratzt. Ach Quatsch. Vor allem da, wo ich war, da sprechen sie auch noch alle Deutsch. Ich hatte jetzt noch das Glück, also wir waren in so einem Cluburlaub und in dem Laden, wo wir waren, da waren es in erster Linie Engländer. Von daher war dann die erste Sprache Spanisch, zweite Englisch und dann erst Deutsch. Und so die Leute, die wir so kennengelernt haben unterwegs, die sagten, bei uns wird rein Deutsch gesprochen. Alles fest in deutscher Hand. Oh, der scheint sich ja wirklich einzubürgern auf spanischen Halbinseln. Ja, genau. Leider Gottes, muss man fast schon sagen. Ja, absolut. Hat das Wetter denn mitgespielt? Ja, doch. Wetter war geil. Am ersten Tag ein bisschen Regen und zum letzten Tag Regen, aber das brauchst du ja eigentlich auch. Wenn du dich da irgendwie vom Strand loseisen musst, dann willst du das eigentlich schon, dass es da irgendwie auch scheiße ist. Ansonsten fühlt sich ja dreckig. Also wenn du ins Flugzeug mit Flipflops steigst und dann hier weißt, dass du sobald du landest, kannst du die Schneeschaufel auspacken, das ist eigentlich ein ganz doofes Gefühl. Wann seid denn ihr zurückgekommen? Am Freitag. Also pünktlich mit der Kältewelle. Genau, und wir hatten tatsächlich, also wir sind hier in den Schnee gefahren quasi. Ich habe um 15 Uhr noch schön ein Bierchen am Strand getrunken. Da dachte ich mir, Erkältung hin oder her, das musst du mitnehmen. Und hier ausgestiegen, halt direkt in den Schnee gewandert. Ja, das stelle ich mir wirklich grausam vor. Also ja. Ich habe bislang noch keine Badeurlaube in der Winterzeit gemacht. Ich weiß gar nicht warum, hat sich irgendwie nicht ergeben. Aber mir hat es schon gereicht, wenn ich im Sommer oder so aus so einem schönen sonnigen Hotel abgereist bin bei 35 Grad. Und es ist ja oft so, dass wenn man dann hier ankommt, man mit 20 Grad Regen oder so empfangen wird. Und das reicht mir eigentlich schon. Brauche ich gar nicht die Steigerung hin zum Schnee. Ja, also wir haben uns das jetzt mal absichtlich ausgesucht. Das war auch das erste Mal, dass wir das gemacht haben, so in der Winterzeit in die Sonne. Aber das hat uns richtig gut getan. Und auch wenn ich jetzt echt schwer krank bin, also schwer krank, ne? Männergrippe, genau, ich bin schön braun gebrannt, also ich gucke mich gerne im Spiegel an. Also das muss man jetzt dazu sagen, der Peter, der sendet gerade aus diesen ehemaligen Ebola-Sondereinrichtungen, die da aufgezogen wurden vor einem Jahr, genau. Weil der natürlich in Quarantäne ist und du bist jetzt, glaube ich, auch im Tropeninstitut. Wo ist das? In Göttingen? Oder ich weiß gar nicht mehr. Irgendwo? Ja, ich bin hier in der Kölner Uni, genau. Ah, super. Kölner Uni. Da sitzt du jetzt mit deinem Headset und nimmst MMA Radio auf. Ja, die haben zum Glück halbwegs gutes Wi-Fi hier in diesem komischen Zelt. Also von daher ist alles super. Ich konnte auch schön die Fight Night gucken. Also alles bestens. Fight Night 81, Dillashaw gegen Cruz ist natürlich hier gleich mal das Thema, um die Sendung mehr oder weniger zu eröffnen. Ein Event, auf das wir uns, denke ich mal, alle so ein bisschen gefreut haben, weil der Main Event halt viel versprochen hat, der Co-Main Event genauso. Du hast einen Schwergewichtskampf mit auf der Card gehabt. Das einzige Problem, was ich schon im Vorfeld hatte, war, dass diese Fight Night halt Sonntag stattfindet. Und das ist für mich fast schon eine Bestrafung. Also mein Workflow, ich kann das ja mal sagen, sieht eigentlich so aus, dass ich Sonntag früh so gegen 6.30 Uhr, 7.30 Uhr aufwache. Das ist, hat sich irgendwie bei mir so eingebürgert. Außer ich gehe natürlich abends weg und dann wird später ist klar. Aber wenn ich so normal um 12, halb eins ins Bett gehe, stehe ich trotzdem so 6.30 Uhr, 7.30 Uhr auf am Sonntag und ziehe mir dann erstmal so eine komplette Fight Night oder Pay-Per-View oder UFC on Fox Geschichte rein, die komplette Card. Das ist für mich ein super Workflow, bin ich so gegen 11, halb 12 oder manchmal auch erst um 2, je nachdem, wie lange das geht, durch. Wenn natürlich das ganze Sonntag stattfindet, funktioniert das schon mal gar nicht. Und montags ist es dann auch so, ja, dann habe ich ja noch ein paar andere Sachen zu tun. Sprich, ich kam bislang nur dazu, mir die Main Card anzugucken. Und die restlichen Kämpfe, die müssen noch so ein bisschen bis zum Wochenende ja auf mich warten. Und ich muss dann an dieser Stelle die UFC wirklich dafür mal kritisieren, dass für mich als deutschen UFC-Fan so ein Sonntagsding überhaupt nichts ist. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht. Ja, mir geht das ja ähnlich. Ich meine, jetzt liege ich natürlich krank auf der Couch, von daher hätte ich Zeit genug gehabt. Aber im Normalfall ist da der Ablauf relativ ähnlich, nur dass ich nicht 6.30 Uhr aufstehe, sondern einen Ticken später. Aber vom Ablauf her ist es bei mir genauso, wie du das beschrieben hast. Glücklicherweise habe ich eine Freundin, die sich das auch gerne anguckt. Das heißt, wir gucken dann gerne UFC zum Frühstück. Das ist eigentlich perfekt. Und ja, jetzt war ich halt auf der Couch viel geschlafen und von daher habe ich auch nur die Maincard geguckt. Ja, also die restlichen Kämpfe werde ich jetzt, wie gesagt, am Wochenende nachholen, die Prelims und Early Prelims, die ja auch ganz verheißungsvoll gewesen sein müssen. Alles, was ich so darüber gelesen habe, hat sich eigentlich ganz gut angehört. Aber zur Maincard und im Endeffekt auch gleich zum Main Event kann man, denke ich mal, schon sagen, dass sich das gelohnt hat. Einer der besten Bantamweight-Kämpfe, die ich jetzt miterleben durfte, weil sie eben auch nicht so einseitig waren wie Dillashaws Kämpfe davor. Das große Thema ist natürlich, wen hast du auf dem Punktzettel vorne gehabt? Ich habe tatsächlich Cruz auf dem Punktzettel vorne gehabt, auch wenn ich gerne Dillashaw vorne gehabt hätte. Aber ich habe Cruz 3-2 quasi gewertet. Und damit ist für mich das Thema Punktzettel fast schon beendet. Weil bei diesem Kampf war es halt wirklich so, dass es extrem eng war. Und ich kann ja mal sagen, ich habe den Kampf live mitverfolgt und zwar auf Twitter und habe halt da diversen Seiten gefollowt, die ja dann auch immer live twittern und ihre Punktstände, sag ich mal, so durchgeben. Mhm. Und da war es halt ganz oft so, dass einer schreibt 10-9 für Cruz. Und ein Tweet eine Sekunde später von der anderen Seite dann auf einmal 10-9 für Dillashaw gewertet hat. Und ich konnte mir dann schon ungefähr ausmalen, wie dieser Kampf so abläuft. Was mich eigentlich nur gewundert hat zum Thema Punktzettel, ist, dass es bei so einem engen Kampf offensichtlich keinem Punktrichter gab, der mal eine 10-10 gegeben hat. Ich meine, ja, das traut sich wohl keiner, ne? Ja, aber das habe ich mir wirklich ein paar Mal gedacht, als ich da so dann ja mitgepunktet habe im Kopf, da habe ich mir ein paar Mal gedacht, ey, ich weiß jetzt nicht, wie er mich diese Runde geben soll. Und ist das dann nicht der Moment, wo man eigentlich eine 10-10 geben sollte? Ja, also ich gebe dir da recht. Jetzt, wo du das sagst, macht das eigentlich sehr viel Sinn. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie wirklich Vorbehalte bei den Judges gibt. Aber ich kann ja zum Beispiel sagen, ich habe mir die erste Runde, habe ich notiert, keine Ahnung. Eher Dillashaw, weil aggressiver. So muss ich dann bewerten. Und eigentlich hast du recht, eigentlich müsste dann an so einer Stelle sagen, ja, wenn keine Ahnung, dann mach doch 10-10. Ja, oder wenn es halt wirklich ausgeglichen ist. Und es war ja so, dass die Kämpfe, dass der Kampf sehr ausgeglichen zumindest wirkte, wenn man dann so ein bisschen in die Statistiken geht und sieht, dass Dillashaw über 200 Schläge, also versuchte Schläge, nicht gelandet hat. Das ist schon dann wieder so ein Ding, wo man im Nachhinein sagen könnte, okay, das spricht nicht unbedingt für TJ Dillashaw. Dann war es auch so, dass Dominic Cruz seine Kombos meistens bis zum Ende immer durchziehen konnte, beziehungsweise am Ende eines Schlagabtausches, der war, der als letztes geschlagen hat. Das sind ja auch immer so Kleinigkeiten, auf die man dann achten kann, wenn man Runden bewerten will. Aber ich hatte bei wirklich, ich glaube, auch bei der ersten, bei der zweiten und bei der dritten nie das Gefühl, jetzt hier irgendjemanden ganz klar die Runden geben zu müssen. Am klarsten waren für mich noch die letzten zwei Runden. Mhm. Da habe ich also die letzte Runde ganz klar Dillashaw vorne gehabt. Und die vier, da hatte ich auch was gesagt, das, da bin ich auch wieder unentschieden, ja, da bin ich auch wieder unentschieden. Ja, und eigentlich also ich sehe das auch 10-10. So. Für mich ist auch nur Runde 5 eigentlich klar und alles andere kannst du hin und her geben. Es wirkt fast so. Und dann ist natürlich die große Frage, also man muss das natürlich jetzt hier an dieser Stelle mal honorieren, was das für eine herausragende Leistung von Dominic Cruz ist, nach so einer langen Verletzungspause zurückzukommen und dann gegen TJ Dillashaw, der davor einen extrem dominanten Kämpfer zweimal abgefrühstückt hat, so mit dem mitzuhalten und ihn dann auch letzten Endes zu besiegen, das ist natürlich schon mal herausragend. Also das war schon großartig zu sehen. Man hat aber, denke ich mal, Dominic Cruz schon so ein bisschen die Pause angemerkt, gerade wenn es dann zum Ende des Kampfes ging. Da wirkte er nicht mehr ganz so agil, nicht mehr ganz so frisch, war ein bisschen anfälliger für die Treffer von TJ Dillashaw. Und es kann natürlich sein, dass es daran liegt, dass Cruz besser auch mental noch nicht bei 100% ist. Ich denke, man hat das ein bisschen im Kopf, wenn man zwei, dreimal so schwer verletzt war. Aber es kann natürlich auch einfach sein, dass er konditionsmäßig und einfach, wie er sich Kämpfe einteilt, jetzt einen Rückstand hat, den er nach und nach aufholen kann mit mehr werdenden Kämpfen in den nächsten Monaten. Genau, aber dazu hat er ja auch noch gesagt, dass wohl, dass er ja verletzt war, also er ist wohl verletzt mit einer Fußverletzung in diesen Kampf gegangen und die ist wohl dann in Runde 5 so ein bisschen aufgebrochen. Ich meine, das kannst du jetzt natürlich im Nachhinein immer dir schönreden, aber man hat es wirklich mitbekommen, wie du gesagt hast, dass Runde 4 und 5, 5 vor allem, war natürlich wesentlich anfälliger für die Treffer. Ich glaube, das zeigt sich auch in den Statistiken, während Dillashaw vorher irgendwie nur so 20% getroffen hat, hat er dann da das erste Mal irgendwie so Richtung 30-40% getroffen. Meinst du jetzt die Hackenverletzung eigentlich? Also die ja, genau. Also ich glaube, die hat er sich in Runde 3 ist sie aufgebrochen. Aber es kann auch sein, dass es da jetzt verschiedene Aussagen gab oder so. Aber ich habe gelesen, mag sein, dass er woanders auch mal 5 erzählt hat. Ich habe gelesen, Runde 3 ist aber auch egal. Wie es aussieht, war er nicht 100% fit. TJ Dillashaw auch nicht, der hatte eine Staph Infection, hat deswegen so ein bisschen Konditionsprobleme gehabt. Und auch da muss man natürlich sagen, dass man sich dann auch als Kämpfer denkt, wenn du in einem Kampf steckst und eine sehr hohe Pace gehen musst und weißt, ich hatte eine Staph-Infection oder hab die noch, dann machst du dir natürlich auch Gedanken, sprich, das spielt alles mit in den Kampf rein. Und wenn man jetzt so diese Faktoren berücksichtigt, würde natürlich sich eine Frage aufdrängen, nämlich ob es sofort wieder ein Rematch geben sollte. Jetzt habe ich ein paar Mal gehört, dass viele sagen, ja Alter, aber du kannst doch nicht ständig nur Rematches machen, jetzt willst du Lawler Condit nochmal zeigen und alle haben auch nach Holly Holm gegen Ronda Rousey 2 gerufen. Es gibt jetzt Velasquez gegen Verdum direkt nach und nach und so. Wie siehst du es da? Würdest du jetzt sagen, ich möchte diesen Kampf eigentlich direkt nochmal sehen oder würdest du sagen, Cruz jetzt erstmal gegen Kämpfer XY? Also ich, um ehrlich zu sein, ich würde es lieber Cruz gegen einen anderen Kämpfer sehen, aber ich bin da auch zwiegespalten. Das ist immer so, also manchmal, wahrscheinlich, wenn ich den Kämpfer mag, wobei ich eigentlich TJ Dillashaw mag, immer dann, wenn ich ihn mag, dann denke ich, eigentlich gib ihm sofort den Rückkampf, damit er sich den Titel doch holt. Aber in dem Fall wirkt es auf mich, als ob das sinnvoll wäre, weiterzugehen. Vor allem, ich bin mir immer, also Cruz muss meiner Meinung nach immer noch erstmal zeigen, dass er überhaupt bis zum nächsten Kampf fit ist. Da bin ich noch schwer gespannt. Gegen wen würdest du ihn denn jetzt stellen? Und die gleiche Frage können wir eigentlich dann auch danach zum Thema TJ Dillashaw stellen. Aber gegen wen würdest du Cruz jetzt den Titel verteidigen lassen? Ja, da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber wenn der fit ist, dann würde ich ihn gegen den Ex-Champion Renan Barao kämpfen lassen. Und zwar aus dem Grund, weil ich glaube, dass also Style makes Fights, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass diese bösen Legkicks von Renan Barao ein schönes Puzzle sind, das Dominic Cruz lösen darf. Ich glaube, dass wir den Kampf nicht sehen werden. Weil ich glaube es auch nicht. Möchte hochgehen in die Featherweight Division. Das hat er relativ klar zum Ausdruck gebracht. Das hat zwar sein Coach André Pedernieres schon ein paar Mal gesagt, ja, mal abwarten, vielleicht bleibt man auch im Bantamweight. Aber die letzten Auftritte, und damit meine ich jetzt nicht nur die 2 gegen TJ Dillashaw, sondern auch dieser vermeintliche Aufbaukampf gegen wen hat Barao damals gekämpft? Mitch Gagnon war das, genau. Ja, das war jetzt nicht so überzeugend, dass er sich für mich gleich wieder einen Titelkampf verdient hätte. Es drängt sich natürlich der Kampf gegen TJ Dillashaw auf, weil die beiden sollten halt nach Ultimate Fighter aufeinandertreffen. Das war der Kampf, den wir immer sehen wollten. Beide sind 1-1 gegeneinander. Wäre mit Sicherheit interessant, diesen Kampf nochmal zu sehen. Aber auch du, hier... Nicht TJ Dillashaw, du meinst Uriah Faber, hab oder? Habe ich TJ Dillashaw gerade gesagt? Ja, genau. Okay, dann habe ich mich versprochen. Also ja, genau, Uriah Faber. Aber auch hier muss ich natürlich sagen, ich war jetzt nicht super beeindruckt mit den letzten Performances von Uriah Faber. Also gegen Frankie Edgar verloren, dann gegen Frankie Saints. Das war zwar ein toller Kampf, aber ja, ich behaupte jetzt mal, der Faber von 2013, 2014 hätte... Oder hauptsächlich von 2014 war das, als er so diese lange Winning-Streak hatte, glaube ich, hätte kürzeren Prozess mit Frankie Saints gemacht. Also auch da verstehe ich, wenn Leute sagen, ach, nicht schon wieder Faber, der hat ja auch gefühlt schon 220 Titelchancen bekommen. Und dann bist du halt bei so Typen wie Rafael Assansau, der seit Ewigkeiten nicht mehr gekämpft hat. Wann hatte der eigentlich seinen letzten Kampf, Peter? Weißt du das auswendig? Nee, auswendig nicht. Aber ich glaube 2014, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Das könnte schon gut sein. Also es ist ewig her, dass der das letzte Mal aktiv war. Ich gucke gerade nach. Es war 2014 gegen Brian Caraway am 4.10.2014, also anderthalb Jahre beinahe. Da muss man natürlich auch wieder sagen, muss der gleich einen Titelkampf bekommen. Und dann... Das möchte ich nur kurz sagen, bist du schon bei so Typen wie Aljamain Sterling, die natürlich super sind, aber noch nicht auf dem Niveau, um da ganz oben mitzumachen, glaube ich. Ja, das andere, was man natürlich mal zumindest erwähnen dürfte, ist DJ. Also wenn er sich denn traut, einen höher zu gehen, eine Gewichtsklasse höher zu gehen, weil der braucht eigentlich auch einen vernünftigen Gegner. Aber da ist so ein bisschen die Frage, setzt der, ja, will der das überhaupt, ne? Ja, das Thema kam, glaub, gestern Nacht bei irgendeinem, was, einer Fernsehsendung oder einem Podcast auf. Da hat man Dominic Cruz nämlich die Frage gestellt, ob er sich das vorstellen könnte, gegen Demetrius Johnson zu kämpfen. Und dann hat er gesagt, ja klar, und er geht davon aus, dass er ihn auch jetzt wieder besiegen würde. Also könnte man sagen, ja, da wurde schon so ein bisschen in die Richtung sich vorgetastet. Aber dann würde ich dennoch eher zu einem zweiten Kampf mit TJ Dillashaw tendieren oder zum Faber-Kampf. Aber für mich stehen die zwei Kämpfe zur Debatte. Dillashaw nochmal oder dann halt Uriah Faber. Der Rest, nee. Also es, für mich gibt es nur diese beiden Kämpfe, die jetzt für den guten Dominic Cruz zur Auswahl stehen. Ja. Ja, wie gesagt, ich würde Renan Barrow meiner Meinung nach da in die Waagschale werfen. Aber du hast natürlich recht, die letzten Auftritte von ihm, aber die waren halt genauso wenig überzeugend, wie Uriah Faber überzeugend war. Nee, das finde ich eben nicht. Faber hat immerhin nur gegen Frankie Edgar verloren, der eine Gewichtsklasse höher ist und ja, also mit zu den besten Kämpfern, die es gerade gibt in der UFC zählt. Das kann ich verschmerzen. Natürlich, die Frankie Saints-Sache, haben wir drüber gesprochen, war jetzt nicht beeindruckend, aber es war ein Sieg. Aber Barrow hat halt zwei Titelkämpfe in Folge wirklich nicht nur verloren, sondern wurde da deklassiert. Das ist das Problem. Es ist, glaube ich, schwierig, einen durchschnittlichen Zuschauer diesen Kampf zu verkaufen, weil Barrow zwei Titelkämpfe in Folge wirklich richtig, richtig, richtig versemmelt hat. Und ja, da hat Dillashaw für mich deutlich mehr Argumente für ein Rematch, für ein direktes, als Barrow, der da aus einer Niederlage kommt und keiner. Du darfst ja auch nicht vergessen, dass das komplette Camp, seitdem es die neuen Tests gibt und so, irgendwie keinen Fuß mehr so richtig von den anderen bekommt. Also auch das wird sich die UFC ja auch noch so ein bisschen im Hinterkopf hervorrufen, wenn sie jetzt einen neuen Gegner für Cruz suchen und Barrow und ihr Mann auf dem Tisch liegen würde. Da würde ich so schon mir auch meine Gedanken machen, ob man da nicht noch eine Weile abwartet und die Jungs erstmal wieder versucht aufzubauen, ja, verstehst du, wie ich meine? Vielleicht gibt man, wenn Barrow wirklich da bleiben will im Bantamweight, vielleicht gibt man ihm dann so einen Gegner wie ein Aljamain Sterling oder Michael McDonald, die beiden haben zwar schon mal gegeneinander gekämpft, aber von mir aus sowas in der Art oder Thomas Almeida oder sowas in der Art halt, ja. Aber jetzt dann gleich Barrow gegen Cruz, das, ne. Ich sag dir, warum ich den trotzdem lieber da sehen würde. Weil ich nämlich lieber Uriah Faber gegen TJ Dillashaw jetzt sehen möchte. Ja, der Kampf ist ja nicht vom Tisch. Genau. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass der Gewinner aus den beiden dann natürlich dann danach den Kampf wieder gegen den Champion bekommt. Also erstens mal müssen wir natürlich abwarten, was mit Cruz ist. Kann sein, dass sich das sowieso schon so ergibt, weil Cruz vielleicht doch noch mal ein halbes Jahr ausfällt. Das also sieht zwar nicht danach aus, aber es könnte ja trotzdem sein. Aber ja, also wenn ich jetzt mich festlegen müsste, würde ich, glaube ich, auf Cruz Faber gehen und würde Dillashaw dann. Er wollte immer das Rematch gegen Asansau. Warum nicht? Er hat immer gesagt, da wurde er mehr oder weniger beschissen. Die Entscheidung war nicht gerecht. Ich habe damals auch Dillashaw vorne gehabt in diesem Kampf. Damit könnte ich ganz gut leben. Und Barao, ich glaube, dass wir den im Featherweight, in der Featherweight Division sehen. Also er hat ja auch so Weightcut-Probleme gehabt. Und die UFC hat da, glaube ich, keinen Bock drauf. Jetzt auch mit dem Verbot von IVs und so, könnte ich mir gut vorstellen, dass die sagen, nee, Featherweight. Ja, also kann ich mir auch gut vorstellen alles. Für mich ist das eher, es wirkt alles ziemlich, wie soll man sagen, in Jeopardy, ne? Also alles wirkt nicht wie logisch, schlüssig, konsequent. So nach dem Motto, okay, das ist klar, jetzt als nächstes den und der als nächstes den, das sehe ich bei keinem. Ja, es ist kein ganz klarer Nummer 1 Herausforderer jetzt da, sondern am ehesten Dillashaw, aber ich glaube, Dana White hat bei der Pressekonferenz schon gesagt, wir können jetzt nicht die ganze Zeit Rematches machen, und das hörte sich für mich dann so an, dass es doch dann jemand anders bekommen wird, diesen Kampf gegen Dominic Cruz, und ja, wer soll es sonst sein, außer Uriah Faber. Aber ja, das werden wir, denke ich mal, in den nächsten Wochen, Monaten erfahren. Der Co-Main-Event war so ein bisschen überraschend für mich. Eddie Alvarez besiegt Anthony Pettis, also nicht, dass Eddie Alvarez Anthony Pettis besiegt, das habe ich schon für möglich gehalten, auch wenn ich auf Anthony Pettis getippt habe, aber wie er ihn besiegt hat, das hat mich überrascht, mit einer, ja, sehr konservativen Taktik, möchte ich mal sagen, war halt so ein, ja, so eine Seite aus dem Playbook von, ich würde noch nicht mal so sagen Rafael dos Anjos, sondern eher von Clay Guida oder so, also Wrestling, Druck, an den Käfig drücken, einfach nicht Anthony Pettis in Schwung kommen lassen. Und das ist Eddie Alvarez sehr, sehr gut gelungen in diesem Kampf und hat zu Recht aus meiner Sicht den Ex-Champion besiegt. Ja, war sehr, sehr schlau gemacht. Dem nicht den Platz gegeben, den Anthony Pettis braucht. Also vor allem natürlich für seine starken Kicks. Und ja, dann grindest du halt so einen Sieg dir zurecht. Ja, was mich natürlich ein bisschen ärgert, dass Pettis vielleicht nicht ausreichend aus dem Kampf gegen Rafael dos Anjos gelernt hat. Weil man hat ja schon gemerkt, dass er Probleme hat, wenn es halt in dieses Grappling geht und wenn es dann so ein fieser Kampf wird. Das wusste man von ihm. Das ist aber fast schon so eine Art Vorlage, so eine Art Blaupause ist, die uns da damals Clay Guida gezeigt hat. Das wird jetzt immer deutlicher, wenn man halt den dos Anjos-Kampf so Rate zieht und jetzt auch das Ding gegen Eddie Alvarez, da finde ich, wird es halt eindeutig klar, dass Pettis mit diesem Druck, mit diesem oder auch mit dieser wrestlerischen Art, die dann viele da an den Tag legen, nicht zurechtkommt. Und das wundert mich, weil er hat mit einem der besten Wrestlertrainer überhaupt sich für diesen Kampf vorbereitet, mit Israel Martinez, der ja auch Holly Holm trainiert und viele andere Kämpfer und viel mit Greg Jackson und so zusammenarbeitet. Und da hat er eigentlich einen mega Wrestling-Coach an seiner Seite. Und trotzdem ist er mehr oder weniger immer wieder ins offene Messer gelaufen und konnte sich dann da auch nicht mehr irgendwie rauswinden. Ja. Das fand ich zu wenig für einen Ex-Champ, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, gebe ich dir recht. Aber glaubst du denn nicht auch, dass, also wenn ich die beiden Namen sehe, dann denke ich, okay, das wird Slugfest. Ne? Die beiden stellen sich voreinander, der eine tritt dem anderen ins Gesicht, der andere schlägt dem anderen ins Gesicht. Genau. So wirken die Namen aufeinander. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Anthony Pettis sich dann auch da so ein bisschen von hat verleiten lassen, dass er dachte, okay, das wird hier Stand Bang und dann mache ich ihn schon fertig, den Kleinen. Ja, da gebe ich dir recht. Glaube ich auch, dass das so sich ein bisschen in Pettis Kopf festgesetzt hat. Aber er muss natürlich damit rechnen, dass wenn er zweimal gegen, also gerade was Wrestling angeht, dann Kämpfe verliert, dass auch andere Kämpfer sich das abgucken und versuchen ähnlich zu machen. Natürlich, jeder ist davon ausgegangen, dass die beiden sich ein richtiges Slugfest liefern. Auch ich habe gedacht, Alter, Eddie Alvarez boxingmäßig großartig und Pettis natürlich mit seinem, ich glaube, Muay Thai Hintergrund auch unglaublich gut. Also das habe ich schon so gedacht, dass das so ein Slugfest wird, aber ja, wie gesagt, also man muss sich dann, denke ich mal, auch heutzutage in der heutigen UFC auf jeden möglichen Stil einstellen können. Und das kann Pettis offensichtlich nicht. Kann auch sein, dass es einfach nur ein bisschen dumm gelaufen ist, muss man auch sagen. Es war ja jetzt auch nicht so, dass das Pettis hier überhaupt keine Sonne gesehen hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber über die kompletten drei Runden war Alvarez für mich der bessere Mann. Ja. So, wie hast du das gewertet? 2-1. Also ich habe die letzte Runde und die erste Runde, glaube ich, Alvarez gegeben. Ich glaube, die zweite habe ich Pettis gegeben. Und dann war es auch so, dass in der dritten Runde Pettis zu Beginn ganz gut aussah. Und dann gab es den Takedown von Alvarez und dann kam nichts mehr von Pettis. Ich fand auch seine Physik alles so nach außen. Das wirkte nicht wie ein großer Champion oder ein großer Kämpfer. Der sah fast so aus, als ob er nicht hundertprozentig fit war. Also ich meine damit nicht verletzt, sondern nicht genügend. Mental fit. Mental, ja. Man hört ja auch immer mal wieder so Geschichten, dass es wohl so ist bei Rufus Sport, dass der Pettis da manchmal reinmarschiert und ein paar Mal seine geilen Showtime-Kicks zeigt und dann geht er wieder. Oder sich um irgendein Gym kümmern muss. Das ist natürlich schwierig, das nachzuvollziehen, ob das wirklich so ist, ja, weil wir sind nicht da. Man liest halt dann auf irgendwelchen oder in irgendwelchen Foren sowas. Und ich kann das natürlich dann nicht richtig nachrecherchieren, ob das auch so ist, weil aus dem Gym hört man das natürlich definitiv nicht. Aber wenn es so wäre, da musst du dich natürlich nicht wundern. Also du kannst nicht gegen den Top 5 Lightweight kämpfen und davon ausgehen, dass du da mit so ein paar flashy Kicks das Ding irgendwie schon wuppen wirst. Nee, eben. Also das. Dann hast du es eigentlich anders verdient. Bin mal gespannt, wie es für Pettis weitergeht. Er kämpft Gott sei Dank in einer Gewichtsklasse, wo es an großartigen möglichen Kampfpaarungen nicht mangelt. Ich liebäugel schon mit einem Pettis-Diaz-Kampf. Der drängt sich für mich fast schon auf. Mhm. Hoffe, das kommt irgendwie zustande. Und für Eddie Alvarez würde es natürlich Sinn machen, dann gegen Khabib Nurmagomedov zu kämpfen in absehbarer Zeit. Und vorausgesetzt, Nurmagomedov ist dann bald mal wieder fit. Dann würde ich das eigentlich auch ganz gut finden. Und man könnte das Ganze dann zum Number-One-Contender-Kampf ausrufen. Und der Gewinner trifft dann auf Dos Anjos oder Conor McGregor. Ja, warum nicht? Klingt sehr gut. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Machen wir so. Travis Brown besiegt Matt Mitrione. Ja, ist jetzt hier natürlich das große Thema, wie muss man mit diesen Eye-Pokes umgehen? Also erstmal, wie hast du das gesehen, den Kampf? Gibt es da irgendwas, was du nochmal herausheben möchtest, oder? Also neben den Eye-Pokes, nee. Also ich meine, Brown gewinnt den Kampf, klar, eindeutig am Schluss. Aber ist so ein bisschen die Frage, genau, was du gesagt hast, muss man da nicht vorher schon einschreiten oder muss man da nicht beim zweiten Eye-Poke eigentlich sogar schon einen Punktabzug verteilen oder ähnliches? Ja. Da sind wir bei einem Lieblingsthema von mir. Und das ist immer die Umsetzung von Regeln. Also Thema Nick Diaz zum Beispiel, ja, wo es ja dann diese Aufregung gibt mit, das gibt's ja wohl nicht, dass man dafür Haschisch oder Marihuana rauchen gesperrt wird. Ja, steht halt so in den Regeln. Also halt die Fresse. Halt dich einfach. Steht halt so dran. Also wenn du dann killst, kannst du nicht einfach sagen, nee, mach ich nicht. So, jetzt aber zu dem Thema, darüber rege ich mich später dann vielleicht nochmal auf. Jetzt aber zu dem Thema hier in diesem Kampf. Jetzt brauche ich natürlich einmal die Regelkunde. Wie sieht's eigentlich aus? Was steht da drinne im Regelbuch? Wie viel Eye-Pokes oder wie viel Finger darfst du denn in deinen Gegner reinstecken, bis dann, also ins Auge, bis das ihm gefällt. Letzten Endes ein Punkt abgezogen wird. Ich glaube, das ist nicht genau festgelegt. Nee, wüsste ich auch nicht. Ansonsten, also wenn es so genau festgelegt wäre, dann würden wir, glaube ich, auch gar nicht diskutieren. Und dann würden unsere geschätzten Kommentatoren, Joe Rogan und so, schon sagen, hey, er hat ja zweimal ins Auge gepiekt, beim dritten Mal fliegt er oder so. Mhm. Das passiert aber nicht. Das heißt, es scheint immer Ermessenssache zu sein. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wieso geht die allmächtige Nevada State Athletic Commission nicht her, ruft die ganzen Refs zusammen, die sowieso sich da irgendwo tummeln in Las Vegas und in Los Angeles und so, die können da mal hinfliegen und man bespricht dieses wirklich seit Ewigkeiten bekannte und auch gefürchtete Thema und man sagt klipp und klar, passt auf, einmal warnen, beim zweiten Mal Punktabzug, beim dritten Mal Disqualifikation. Das kann man ja relativ leicht regeln. So. Und dann gibt es solche Probleme nicht mehr, denn ich glaube einfach nicht daran, dass ein Kämpfer so unfassbar dämlich sein kann und drei Runden kämpfen kann und ständig von seinem oder von dem Ref hört, in dem Fall war es Gary Foreman, hey, halt mal deine Hand geschlossen, halt mal deine Hand geschlossen, pass auf mit deinen Fingern und piek den dann trotzdem noch zweimal ins Auge. Ich meine, dieses Riesenhorn, was Matt Mitrione da hatte, lag jetzt nicht unbedingt an den Eye-Poke, sondern das kam durch einen Schlag. Aber es besteht halt zu befürchten, oder ja, dass Matt Mitrione diesen Schlag, der zu dieser großen Beute geführt hat, nicht kassiert hätte, wenn er davor nicht irgendwie 8-mal ins Auge gepiekst worden wäre. Und das ist halt, das kann ich einfach nicht nachvollziehen, warum es da nicht so einen Riesenaufschrei gibt. Alle regen sich darüber auf, dass wenn einer die klar bestehenden Regeln bricht, ja, dass der dann da zu Unrecht bestraft wird. Und wie gesagt, ich spiele wieder auf dieses Diaz-Thema an, aber diese iPoke-Geschichte, die es schon seit Jahren gibt, die wird mehr oder weniger dann relativ schnell wieder vergessen, habe ich immer das Gefühl. Es ärgert mich so ein bisschen. Hast du eigentlich die Pressekonferenz nachher gesehen? Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe ein paar Statements halt gelesen. Also Travis Brown ist ja von einem Reporter gefragt worden, wie er das sieht. Da gibt es ja jetzt kontroverse Meinungen dazu. Und was ich ja ganz schön affig fand, wie dann Travis Brown sich da hingestellt hat und nach dem Motto so, ich mache das ja nicht mit Absicht. Und dann auch noch so den Reporter ein bisschen angeht, so nach dem Motto, wie siehst du das denn? Sag du mal deine Meinung. Das fand ich von ihm ganz schön überheblich und ja, wie gesagt, affektiert. Weil ich sehe das genauso wie du. Wenn es da die Regel gibt, dass für iPokes bestraft werden muss, oder ne, ja, wenn es so klar ausgelegt worden wäre, wie einmal warnen, dann Abzug, dann dürfte er sich gar nicht so doof dahinstellen. Und es ist ja, also, dass du deinem Gegner die Finger in die Augen stecken, nicht die Finger in die Augen stecken darfst, ist ja klar. Dass es diese Regel gibt, ist, denke ich, allseits bekannt. Und dann, finde ich, muss er sich ja nicht hinstellen, so nach dem Motto, ja, aber ich mache das ja nicht absichtlich, also darf ich dafür auch nicht bestraft werden. Weil dafür muss er dann einfach, dafür ist er halt ein Sportler und er muss wissen, dann muss ich halt die Finger geschlossen halten. Ja, das ist beim Fußball, kannst du ja auch nicht sagen, ich bin nicht absichtlich in meinen Gegner reingerutscht. Es lag am Rasen oder weiß der Kuckuck. Also eine Regel gibt es und da musst du dich dran halten und du musst dich dementsprechend dann auch fair halten und deinen Stil anpassen. Ähnlich ist es ja mit diesen, in den Käfig greifen, mit diesen Aktionen, ja. Also wenn da irgendwie ein Takedown versucht wird und der Gegner hält sich am Käfig fest, landet danach auf dir oder verhindert den Takedown komplett, das entscheidet unter Umständen einen kompletten Kampf. Und man muss soweit, also da kann mir jeder sagen, was er will, aber wenn du zweimal wirklich mit dem Finger richtig ins Auge gestochen wirst und da gegen einen Weltklasse-Kämpfer antreten musst, ey, das ist schon ein extremer Nachteil. Du achtest vor allem dann auch immer mehr drauf, dass er dich nicht nochmal ein drittes Mal da reinpiekt. Also, ja, man hat ja auch gesehen, wie Mitrione da geblinzelt hat, wie blöde, ne? Also, dass der da davon beeinflusst war, das ist klar. Wie du schon gesagt hast, dass er dieses dicke Auge davon kriegt, ne? Diese Riesenblase da am Kopf, das geht bestimmt auf den Schlag zurück, nicht auf die Eyepokes, aber dass er diesen Schlag überhaupt erst fängt, das kann bestimmt auf die Eyepokes zurückgehen. Ja, und da muss die Commission reagieren. Das ist natürlich nicht das Problem der UFC, sondern da muss die Commission reagieren. Oder es ist das Problem der UFC, wenn sie selber ihre Veranstaltungen reguliert. Aber in dem Fall war es ja nicht so. Und muss halt klipp und klar mit den Refs vorher das durchsprechen, wie das abzulaufen hat in Sachen Eyepokes, Käfig festhalten, Sacktritte und weiß der Kuckuck was alles. Dann kann man im Vorfeld, bevor die Veranstaltung losgeht, ja, wenn dann die Referees sowieso mit den Kämpfern nochmal separat in den Kabinen reden, zu denen hingehen und sagen, passt auf, in Sachen Eyepokes, ich warne euch einmal, beim zweiten Mal ziehe ich direkt einen Punkt ab und beim dritten Mal seid ihr disqualifiziert. Also passt bitte auf. Und selbst ja, dann habe ich noch so Verständnis, wenn ein Referee, wie Herb Dean macht das ja oft, erkennt, dass ein Kämpfer seine Finger so ein bisschen ausstreckt und ihn dann immer wieder warnt und das nicht aber als, weißt du, als das Strike ansieht, sondern einfach, es ist zwar noch nichts passiert, aber ich weise ihn darauf hin, hey, pass auf deine Finger auf, das kannst du ja alles weiterhin machen. Aber wenn was passiert, absichtlich oder unabsichtlich, ist völlig egal, muss es irgendwie eine Richtlinie geben, weil dieses ist eine Ermessungssache, wird immer dazu führen, dass sich die meisten Referees es sich nicht trauen, einen Punkt abzuziehen, weil sofort kommt, ja, aber hier Travis Brown, der nicht, oder was? Also weißt du, das ist halt das Problem, was du dann hast. Und ist halt schade, mit Mitrione hat, glaube ich, seinen letzten Kampf jetzt hier unter dem UFC-Vertrag abgeliefert und geht jetzt hier mit einer Niederlage raus. Das verschlechtert, sollte er überhaupt weitermachen wollen, seine Verhandlungsposition. Das verschlechtert auch unter Umständen seine Verhandlungsposition, wenn er woanders hinwechseln wollen würde. Und das ist alles eigentlich ein Versagen der Commission zuzuschreiben. Also so sehe ich's. Also natürlich ist Travis Brown für sein Verhalten verantwortlich und er hat ihn da ins Auge gepiekst, aber ich appelliere da an die Referees, die da strikter durchgreifen müssen. und klar Farbe bekennen müssen und sagen müssen, so nicht, das ist ein Foul, ein grobes Foul aus meiner Sicht. Wir müssen da strikter Punkte abziehen. Ja. Genau, und gehen wir davon aus, wenn er Angst davor hat, dass er Punkte abgezogen bekommt, dann macht er das nicht mehr. Davon kannst du wahrscheinlich ausgehen, das stimmt. Aber weißt du was, diese iPucks, die hatten ja einen Vorteil für die schweren Jungs, ne? Das gab jede Menge Extrapause. Ansonsten wären die wahrscheinlich schon nach Runde 2 ein bisschen mehr am Schwitzen gewesen. Ja, insgesamt war ich auch nicht so überzeugt von Travis Brown, muss man sagen. Da merkt man schon, dass er irgendwie noch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, vielleicht diesen Kampf mit Andrei Orlovsky im Hinterkopf hat. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Als er da ja nicht ins offene Messer gelaufen ist, aber schon eine herbe Niederlage einstecken musste gegen Brandon Sharp, hat er ja davor gewonnen. Aber dann das Orlovsky-Ding hat ihn, glaube ich, schon nochmal sehr zurückgeworfen. Mehr noch als die Niederlage gegen Fabrizio Werdum, als ja darum ging, ob er oder Werdum auf Cain Velasquez treffen wird in einem Titelkampf. Man kann schon so sagen, dass seit dieser Werdum-Niederlage Travis Brown nicht mehr so richtig in Fahrt kommt. Selbst jetzt mit diesem Sieg gegen Matt Mitrione, der hat einen üblen Beigeschmack. Er wurde ja auch hörbar ausgebuht bei diesem Event. Scheint aktuell nicht gerade der beliebteste Kämpfer zu sein in der UFC-Szene, muss man leider so sagen. Gut. Glaubst du denn, dass das auch ein bisschen was vielleicht mit dem Camp zu tun hat, dass er da nicht so sehr beliebt ist? Mit dem Camp, mit Ronda Rousey, mit seinem Verhalten nach außen hin, die Geschichte mit seiner Alten, die da angeblich von ihm eine auf die Fresse gekriegt hat und es hat sich dann herausgestellt, dass es nicht so war, bleibt natürlich da so ein bisschen hängen. Das ist immer so, leider, muss man sagen. Also wenn er sie nicht geschlagen hat, dann natürlich leider. Wenn er sie geschlagen haben sollte, hoffe ich, dass das irgendwann mal rauskommt und lückenlos aufgeklärt wird. Aber ja, es sind halt so viele Sachen passiert, glaube ich, die Travis Brown momentan so ein bisschen auf die Füße fallen. Und manche Sachen, da kann er gar nichts dafür. Ja, da ist er einfach zur falschen Zeit am falschen Ort, weil man hat ja letzten Ronda Rousey verliebt, kannst du ihm ja jetzt nicht vorwerfen, aber man hat schon das Gefühl, dass irgendwie ihm viele nicht gönnen, ja, und dann so kommen mit, ja, aber er war ja eigentlich noch verheiratet, ja, war halt getrennt von seiner Frau. Also, weißt du, das ist halt so ein, die Amis, die ja dann eigentlich nicht mehr Brüde sind, wenn man so diverse Sachen sich von denen reinzieht, aber dann irgendwie trotzdem noch darauf Wert legen, dass der Typ nicht verheiratet sein darf, also praktisch in Trennung leben darf und dann schon eine neue haben darf. Also das sind halt für mich so völlig dumme Sachen, die wir da eigentlich diskutieren. Und das Gleiche gilt mit seinem Camp. Ich meine, ja, er trainiert bei beim Glendale Fight Club, heißen die, oder Boxing Club, weiß gar nicht, also unter Edmund Tavarian. Aber ja, mein Gott, hat er halt gemacht. Er hat für sich da eine Möglichkeit gesehen, sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, manche Leute sollten dann einfach auch mal die Kirche im Dorf lassen, aber dass man ihn jetzt hier ausbuht, hat er vielleicht nicht verdient, weil, wie gesagt, stell dir so eine Situation vor, wie es ihm jetzt passiert ist, mit deiner Partnerin. Pia würde überall rum erzählen, du würdest sie verprügeln, ja. Und du weißt hundertprozentig, es ist nicht so. Du kannst es später sogar nachweisen, aber es bleibt halt trotzdem was an dir hängen. Und die Leute behandeln dich trotzdem wie ein Stück Dreck. Das ist halt einfach unfair. Ja, dann aber richtig, ne, oder? Wie, aber richtig? Verprügeln, meinst du? Ja, okay. Ja, ich glaube, die Alte hat irgendwie einen Dachschaden, hat er mal irgendwie so durchklingen lassen. Ja, der andere Maincard-Kampf, Francisco Trinaldo gegen Ross Pearson, der war so langweilig. Also, ja, wenn du möchtest, kannst du gerne was dazu sagen. Ich hebe mir diese Zeit auf. Ja, das Einzige, was ich dazu mir notiert habe, ist, dass ich fand, dass Trinaldo eigentlich für seine Verhältnisse sehr schlau gekämpft hat. Dass er sich da gut zurückgehalten hat und ja, ansonsten hat er den Kampf relativ dominiert, wenn ich mich das richtig angucke. Francisco Trinaldo ist ein hervorragender Kämpfer, der in der UFC aber bislang sich ein bisschen unter Wert verkauft hat. Auch wenn er, das merkt man, das mag jetzt erstmal ein bisschen blöde klingen, weil er hat seine letzten Kämpfe alle gewonnen, ich glaube 4 oder 5 in Folge. Aber so richtig starke Leistungen hat er eigentlich in seinen letzten 3 Performances erst gezeigt. Davor war es so lala, muss man sagen. Und eigentlich galt er ja als großes Zukunftstalent und viele sind schon davon ausgegangen, dass er mal einen Titel tragen wird und so. Und dann hat er das zunächst erstmal nicht so richtig umsetzen können. Und ich glaube, in den letzten 3 Kämpfen hat man wieder gesehen, zu was Francisco Trinaldo in der Lage ist. Und ich glaube, dass mit diesem Typen noch zu rechnen ist, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass der einen Titel tragen wird, irgendwie 2016 oder 2017, aber das ist jemand, den muss man auf dem Zettel haben, definitiv. Und für mich war klar, dass es Pearson hier extrem schwer haben wird gegen Trinaldo. Also ich habe auch für Trinaldo oder ja für einen Sieg von Trinaldo getippt. Ja, weil ich halte ihn wirklich für einen großartigen Kämpfer, der so ein bisschen ja in dieser Glamour-Welt und shiny Superstar-Welt so ein bisschen untergeht. Das ist einmal sein ganzes Gemüt so und auch seine Art zu kämpfen. Aber er ist ein phänomenaler Kämpfer und ich glaube, dass er mit mehr solchen Performances sicherer wird und noch ein paar Kämpfe zeigen wird, wo viele Leute dann nicht sagen, wie ich jetzt, oh, das war so langweilig, leck mir im Arsch. Ich glaube, der kann mehr. Ja, hoffentlich. Aber er hat es ja auf jeden Fall zwischendurch gezeigt, dass er eigentlich sehr gut ist, auch wenn er meiner Meinung nach immer wieder, also er war schöne Aktionen gezeigt, dann wieder ein bisschen den Rückwärtsgang eingelegt, um ein bisschen wieder in Atem zu kommen. Ich fand aber tatsächlich, dass der Kampf, der ging noch sogar einigermaßen gut zu gucken, weil so insgesamt war die Maincard, also sagen wir jetzt den Main Event mal ausgenommen, war doch relativ zäh zu gucken. Ja, waren viele Decisions oder späte Finishes und das ist natürlich dann immer so. Ja, und der Alvarez gegen Pettis-Kampf, der hat die Stimme auch nochmal gedrückt davor, dieses ständig unterbrochene Ding da mit Brown und Mitrion. Ja, das da hat irgendwie so die Stimmung drunter gelitten und dann ist es ja auch nicht so schön zum Angucken. Das stimmt schon. Ja. Aber der Main-Event hat für vieles entschädigt. Ja, absolut. Ich fand aber, also ich fand von den Namen her, hätte ich gedacht, das ist sogar geiler noch als der letzte Pay-Per-View. Aber das hat da nicht ganz so. Nicht so ganz gezündet. Wie gesagt, der Main Event war natürlich Hammer und was du da an Analysen schon wieder auf Twitter durch die Gegend fliegen, das fand ich ja schon sehr geil. Ich glaube, der ein oder andere Technikfanatiker kann sich da richtig viel reinfuchsen. Genau, der Kampf hat richtig Spaß gemacht. Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to my baby. Dann haben wir auch noch ein paar News mit hier dabei, natürlich gar keine Frage. Zum einen, es ist jetzt schon ein bisschen her, wir haben ja jetzt zwei Wochen nicht gesendet, aber wir wollen es trotzdem ganz kurz besprechen. Wurde bekannt gegeben, dass UFC 197 am 5. März stattfinden wird und Rafael dos Anjos trifft auf Conor McGregor und der zweite große Kampf auf dieser Karte. Man kann fast nicht nur von einem Co-Main-Event sprechen, sondern fast schon von einem zweiten Main-Event, ist Holly Holm gegen Misha Tate. Was sind so deine ersten Meinungen zu diesen beiden Titelkämpfen? Ja, freue ich mich drauf. Viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich hätte, also mit Misha Tate, Holly Holm habe ich gerechnet, mit dem anderen habe ich so in der Form ehrlich gesagt nicht gerechnet, aber trotzdem gucke ich mir den gerne an, da freue ich mich wirklich also drauf. Also du bist davon ausgegangen, dass McGregor zuerst jetzt gegen Edgar kämpfen muss? Genau, das wäre der Kampf gewesen, den auch ich mir gewünscht hätte. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass er quasi ohne seinen Titel abgeben zu müssen, eine Gewichtsklasse drüber kämpfen darf. Das ist ja gerade das große Thema, ob Conor McGregor mittlerweile zu viel Macht hat für die UFC und es sich sowas herauskristallisieren könnte, wie es ja auch im Boxen üblich ist, dass der Kämpfer sich selbst vermarktet. Und also er ist Conor McGregor, er ist seine eigene Promotion sozusagen und die UFC rückt so ein bisschen in den Hintergrund, weil es ist ja so, im Boxsport, da interessiert sich ja in erster Linie mal keiner dafür, ist das jetzt WBA, WBF oder weiß der Kuckuck was, sondern dich interessiert erstmal der Kämpfer an sich. Heute kämpft Klitschko, sagt man in Deutschland, dann wird das geguckt, egal welcher Verband jetzt dieses Event letzten Endes veranstaltet oder um welchen Titel es geht oder so, sondern es geht um diesen Typen an sich. Und viele gehen ja davon aus, dass McGregor sowas Ähnliches plant und dementsprechend immer mehr Macht sich abgreifen will von der UFC und immer mehr Geld verdienen möchte. Mhm. Und die Befürchtung besteht natürlich, sollte McGregor jetzt Rafael dos Anjos besiegen und zwei Titel tragen, dann hat er ja schon mal per se aus dem Grund, dass er zweifacher Champion ist, relativ viel Druckmittel, sage ich jetzt mal, um die UFC in eine Situation zu bringen, die der UFC vielleicht gar nicht so gut gefällt. Ja, also alle wollen McGregor sehen. Und die UFC will vielleicht was anderes als McGregor will, weil wirst vielleicht mitbekommen haben, Kavanagh, der Trainer von McGregor, hat schon gesagt, ja du, wir können uns auch vorstellen, direkt danach ins Welterweight zu gehen und da den dritten Titel einzusammeln. also sprich, wenn der Kämpfer dann wirklich mal irgendwann mehr Power hat, mehr Drawing Power hat als die UFC selber, könnte das natürlich zum Problem für die UFC werden. Andererseits, um diesem Problem aus dem Weg zu gehen, sollte es dieses Problem überhaupt geben. Dana White hat ja gleich auf Twitter geschrieben, das ist alles Bullshit, was da erzählt wird. Du kennst ja seine Art an, das ist alles Quatsch, braucht man sich überhaupt genau. Nicht denken, dass da irgendwas dran sei. Andererseits hat man natürlich mit Rafael dos Anjos den wahrscheinlich schwierigsten Gegner, den man McGregor aktuell vor die Fäuste stellen kann. Ja, sehe ich auch so. Da bin ich schwer gespannt drauf und deswegen freue ich mich eigentlich auch auf diesen Kampf. Hast du da eine Tendenz? Was glaubst du, wer könnte diesen Kampf für sich entscheiden? Nee, keine Ahnung. Nachdem ich wie war das? Wette nicht gegen John Cena, nicht gegen Conor McGregor? Ja, oder wie war das? Irgendwas ist da überschneidend, das stimmt. Ja. Ansonsten, ich kann mir tatsächlich beides sehr gut vorstellen. Also, dos Anjos war in den letzten Kämpfen so überragend, aber Conor McGregor genauso. Von daher, das ist für mich ein Münzwurf. Und ich bin auch, also dadurch, dass es ja nicht um den kleinen Titel geht, sondern nur um dos Anjos Titel, bin ich auch über keinen Ausgang böse. Zwei Punkte, die mich so ein bisschen in Richtung McGregor schlagen lassen. Zum einen, McGregor hat die längere Reichweite, das wird ihm zugutekommen in diesem Kampf. Und dos Anjos ist immer so ein bisschen anfällig für Linke. Das ist ja eigentlich auch so ein Erfolgsrezept von Conor McGregor. Damit hat er nicht nur Jose Aldo besiegt, sondern das ist einfach, was Striking angeht, auf einem anderen Level wie viele MMA-Kämpfer. Und ich glaube, dass dos Anjos sehr, sehr aufpassen muss, weil dieses Thema mit, ja, hat McGregor denn im Lightweight noch die nötige Power, um Gegner da auszunocken, ist für mich eigentlich, die Frage stellt sich nicht. Ich glaube, McGregor hat definitiv genügend Power und ein Grund, warum er so dominant in der Featherweight Division ist, ist auch, dass viele diese Power so ein bisschen unterschätzen. Und das genau, er sagt ja auch selber, dass es um die Power nicht ankommt, sondern dass er einfach so präzise schlägt, dass du, egal wie feste du dann tatsächlich triffst, danach gehen die Lichter einfach aus. Ja, er ist unheimlich akkurat, aber hat dazu auch noch Power. Das ist halt dann das Tödliche. Ich meine, in Demetrius Johnson ist auch wahnsinnig akkurat, hat aber vielleicht nicht die Power, um seine Gegner ständig auszunocken. Also bei McGregor kommen ja zwei Sachen zusammen, die einfach ja tödlich für dich als Gegner dann letzten Endes sein können. Und wie gesagt, die Reichweite und die Anfälligkeit für Linke ist so ein bisschen der Grund, warum ich in Richtung McGregor tendiere. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber dos Anjos mit seiner unheimlichen, druckvollen Art und so, das wird McGregor vor Probleme stellen. Kann sein, kann auch in McGregors Karten spielen, dass er da so ein bisschen kontern kann. Ja, also das muss man auf sich zukommen lassen. Stand heute gebe ich McGregor wirklich so einen Millimeter mehr als dos Anjos in Sachen, wer gewinnt diesen Kampf. Aber das kann sich nach und nach ändern und es ist wirklich extrem schwer hier ja zu sagen, wer da letzten Endes dann die Nase vorne haben dürfte. Ich meine, für die UFC und auch für McGregor ist das ein Kampf, der eigentlich keine Risiken birgt. Wenn er diesen Kampf verliert, geht er halt wieder runter in die Featherweight Division und kämpft da weiter. Das ist, glaube ich, das wird ihn jetzt nicht sonderlich wehtun, die ganze Sache. Und wenn er den Titel gewinnt, dann ist er natürlich, also er ist ja jetzt schon ein Megastar, aber ich glaube, dann explodiert das Ganze wirklich nochmal. Ja, also das wäre etwas, über das ich mich tatsächlich auch freuen würde. Ne? Einen europäischen UFC-Megastar, warum denn nicht? Das nehme ich immer alles gar nicht so wahr. Also das ist ja auch so, wenn Deutsche kämpfen, ich meine, das nehme ich natürlich wahr, dass er aus Deutschland kommt, wer auch immer das dann ist. Aber mir ist das nicht so wichtig. Also ich bin da nicht patriotisch genug vielleicht oder ja, vielleicht sehe ich das auch mit anderen Augen, aber mir ist es fast egal, wo der jetzt herkommt, ob das Europäer ist oder Australier, Afrikaner, ist mir alles scheißegal. Also mir ist das auch letztendlich scheißegal, aber was ich zum Beispiel sehr geil fand, war halt, dass es halt ein Ire ist und dass diese irischen Fans einfach so mega bekloppt sind. Und ja, das, also wenn Conor McGregor wirklich beide Titel hält, dann sehen wir ja wirklich früher oder später diesen Stadion-Event. Da kommt die UFC quasi ja nicht mehr drum rum. Also irgendwo hier in der Gegend wird es dann so ein Mega-Event geben, da kannst du fast von ausgehen. Ja, aber ich glaube, dass sich das auch so ein bisschen gewandelt hat, und zwar nicht von der UFC aus, sondern Conor McGregor ist so ein Typ, der einfach das Geld erstmal sieht. Und wenn die UFC ihm weismacht, in Las Vegas verdienst du deine Kohle, verdienst du das Fünffache, habe ich manchmal das Gefühl, dass er jetzt erstmal noch diese Kohle nimmt und vielleicht dann irgendwann, also ich möchte das auf keinen Fall ausschließen, aber ich glaube, Stand heute sind wir weiter von so einem Stadion-Event entfernt als noch vor einem Jahr. Also ich könnte mir das vorstellen, also ja, gebe ich dir recht, spricht da auch nichts gegen, dass er Conor McGregor jetzt so schnell so viel Geld wie möglich machen will. Ist in dieser Sportart, glaube ich, nur sinnvoll. Aber ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass wenn er da wirklich so Bock drauf hat, und er hat das ja quasi seinen Fans versprochen, ich kann mir das tatsächlich vorstellen, dass er dann zumindest danach verlangen wird. Ja, das kann man nicht ausschließen. Ein weiteres Thema ist natürlich, wenn wir noch bei McGregor ganz kurz bleiben wollen, oder im weitesten Sinne bei McGregor, wie geht's jetzt weiter für Frankie Edgar, wie geht's weiter für Jose Aldo, der ja auch gesagt hat, ich kämpfe als nächstes nur um den Titel, also nur um den Featherweight-Titel, ich kämpfe nicht gegen irgendeine andere Pfeife. Edgar geht auch fest davon aus, dass sein nächster Kampf ein Titelkampf sein wird. Man hört jetzt, dass die Planungen wohl so aussehen, dass man bei UFC 200 McGregor gegen Edgar machen möchte. Das würde natürlich jetzt nicht unbedingt für Jose Aldo sprechen. Deswegen die Frage an dich, was würdest du jetzt machen? Würdest du sagen, Edgar Aldo, den Kampf auf jeden Fall, auch ohne Gürtel? Oder würdest du sagen, nee, der Edgar soll mal warten bis 200 und was machen wir mit Aldo? Also der Edgar hat ja eh schon relativ viel gewartet, ne? Also den sehe ich ja unwahrscheinlich gerne und dafür habe ich in meiner Meinung nach in der Zeit, in der ich UFC gucke, viel zu wenig gesehen. Aber trotzdem, ich glaube, ich würde auch eher warten. Also ich meine, das ist ja jetzt auch nur ein halbes Jahr hin bis UFC 200 und wenn das tatsächlich so kommen sollte, ja, dann ist das halt so. Dann musst du halt nochmal die 6 Monate trainieren gehen. Ja, also ich würde auch. Und ich glaube, den Kampf gegen Aldo brauche ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, außer McGregor hätte den Titel für verkannt erklären müssen. Das kann man vielleicht auch noch sagen. Es gab ja so eine ähnliche Geschichte schon mal mit BJ Penn und GSP. Da ist BJ Penn auch vom Lightweight hochgegangen ins Welterweight und hatte den Lightweight-Gürtel noch. Und damals war es ja dann auch so, dass wenn BJ Welterweight-Champion wird, muss er den Lightweight-Gürtel ablegen. Und es besteht natürlich die Möglichkeit, dass sowas dann auch noch kommt. Also, dass McGregor dann den Titel doch noch abgeben muss, sollte er den Lightweight-Titel gewinnen. Das sind jetzt natürlich nur, sag mal, faktenlose Gehirnspinste, die ich da mal nach draußen sende. Mhm. Aber es gab halt schon mal so einen ähnlichen Fall und da war es ja relativ klar, dass BJ Penn dann den Titel abgeben muss. Ich sag, morgen gibt's eine große Pressekonferenz, ne? Also morgen am Mittwoch. Genau, am 20. gibt's zum UFC-Event 197 eine große Pressekonferenz, das ist richtig. Da wird es wahrscheinlich dann auch noch ein paar interessante Fragen geben und dementsprechend Antworten. Ich wollte nur noch kurz sagen, also ich würde auch, sollte Edgar da eine konkrete Zusage bekommen, UFC 200 gegen McGregor, würde ich auch warten. Klar, das ist die größte Card, die es für die nächsten 100 UFC-Pay-Per-Views gibt und auf dieser Card zu stehen und dann gegen den größten, vermeintlich größten Star in der UFC zu kämpfen, ich denke, da kann man mal ein halbes Jahr ins Land gehen lassen. Die Frage ist halt, Jose Aldo, was machst du mit dem? Also, wenn er da, Aldo hat schon viel gesagt, ja, also entweder erwartet, was passiert mit Edgar und McGregor, sollte es diesen Kampf bei UFC 200 geben, oder er muss halt was anderes machen. Ich meine, da kann er sich wie ein kleines Kind in der Ecke sitzen und sagen, ich kämpfe nur um den Titel oder gar nicht, weil da könnte ich mir schon vorstellen, dass die UFC sagt, weißt du was, da ändert sich für uns nicht allzu viel, wenn du gar nicht kämpfst, du bist eh ein Kämpfer, der relativ selten gekämpft hat, dann scheißen wir halt einfach drauf. Könnte ich mir vorstellen, weil Aldo ja auch kein großer Draw ist, der wäre nur schmerzhaft, oder es wäre nur schmerzhaft für die UFC, wenn er nicht bei der UFC kämpfen würde. Aber wenn Aldo sagt, ja, ich nehme keine Kämpfe an, außer im Titelkampf, dann sagt die UFC halt, okay, wir haben hier einen Vertrag, du hast noch 4 Kämpfe, sage ich jetzt einfach mal so, ich weiß nicht, wie viele Kämpfe er noch hat. Und wenn du halt keine annimmst, dann wirst du halt auch nirgendwo anders kämpfen. Also genau. So eine ähnliche Situation. Und wirst auch nicht bezahlt. Genau, so eine ähnliche Situation wie mit Wanderlei Silva. So, jetzt ist der Peter. Peter, hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ich bin noch da. Ah, okay, das war ich. Auf einmal war mein Ton hier auf dem Monitor weg, aber das scheint ein Wackelkontakt zu sein. bei meinem Kopfhörer. Ja, also ich bin gespannt, wie Aldo da sich in den nächsten Monaten dann verhalten wird. Irgendwann, denke ich mal, wird er vielleicht dann doch einknicken und sagen, na gut, dann kämpfe ich halt gegen wen auch immer. Oder er wartet wirklich auf seine Chance gegen McGregor oder gegen Frankie Edgar. Könnte ja auch sein, dass der den Titel dann gewinnt. Wie steht es da eigentlich um seine Verletzungspause, beziehungsweise seine Zwangspause? Hat er da irgendwas bekommen? Weil es hieß ja, dass er wohl eine heftige Gehirnerschütterung davongetragen hat. Und dann wäre es ja eh nur sinnvoll, wenn er mindestens ein halbes Jahr lang nichts tut. Ja, ich würde ihm das natürlich raten. Und ich könnte mir auch jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass er vor UFC 200 in Erscheinung tritt, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß es nicht. Aber wie du halt sagst, bei so einem schweren Knockout, ähnlich wie bei Ronda Rousey, da plädiere ich ja fast schon ans Team, dass sie sagen, hey Junge, du machst jetzt erstmal ein halbes Jahr gar nichts. Also ja, aber genau das weiß ich da auch nicht, wie lange er da jetzt nicht kämpfen darf. Und es ist ja auch immer schwierig, glaube ich, dann nachzukontrollieren für die diversen Commissions, ob das dann auch eingehalten wird. Weil du glaubst ja nicht im Ernst, dass da jemand von Nevada oder von Las Vegas nach Rio fliegt und guckt, ob Jose Aldo gerade kämpft oder spart oder so. Nee, und der wird ja dann, wenn dann auch sofort des Landes verwiesen oder wie war das? Ja, genau, der wird sofort rausgeschmissen. Ich guck gerade bei den Suspensions, was da stand. Ansonsten, was hältst du von so einer Idee wie Max Holloway? Gegen Jose Aldo? Ja. Ja, würde ich mir gerne angucken, gar keine Frage. Hätte ich auch kein Problem mit, wobei ich fast der Meinung bin, dass Max Holloway gerade nicht so richtig gerecht werden würde, weil das hat ja fast schon so eine Art Mini-Titelkampf-Charakter. Also ganz kurz muss ich noch einschieben, Jose Aldo wurde bis zum 11.2. suspendiert. Ja, das ist also ja schon um die Ecke. Dieses Niederschlages, das sind jetzt halt noch knapp einen Monat. Dann könnte er theoretisch wieder kämpfen. Ja, aber wie gesagt, Max Holloway, das wäre halt ein extrem schwerer Kampf für ihn gegen Jose Aldo. Und eigentlich würde ich mir diesen Max Holloway gerne in Anführungsstrichen noch aufheben für größere Aufgaben. Ich glaube, dass es ein sehr aussichtsreiches Talent ist. Ah, vielleicht gegen Mendes, gegen Mendes und danach mal weitergucken. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und Aldo, das ist schwer. Also meiner Meinung nach, ich würde gerne Aldo halt irgendwie in einem Nicht-Titelkampf sehen, weil ich traue, wie du das vorhin schon gesagt hast, diesem Camp traue ich gerade zu, dass die gerade nicht so richtig was zustande bringen. Von daher fände ich das, glaube ich, nur gut, ihn irgendwie anders kämpfen zu sehen, um mal zu gucken, okay, wie fit bist du denn tatsächlich? Und dann so die ganzen Epo-Gerüchte um ihn drumherum, vielleicht, wenn sich das alles so ein bisschen erledigt hat, vielleicht ist das genau der richtige Weg, um mal zu sehen, okay, zeig mir erstmal, wie fit du tatsächlich bist und dann können wir nochmal gucken, ob du um den Titel kämpfen darfst. Man könnte natürlich sagen, man legt den Cub Swanson-Kampf von WEC nochmal auf und stellt Aldo gegen Cub Swanson. Das könnte man sich natürlich überlegen, aber Cub Swanson hat die letzten beiden Kämpfe verloren. Ja, vielleicht wird es auch sowas wie Max Holloway. Kann natürlich auch sein. Also, ja. Also ich könnte mir beides auf jeden Fall gut vorstellen. Ja, dann gibt es noch den Co-Main-Event, Holly Holm gegen Misha Tate. Ist, glaube ich, nicht so überraschend gewesen, weil man hat irgendwie schon den Eindruck gehabt, Ronda Rousey hat gefühlt jede Woche Filmdreh oder ist bei irgendeiner Fernsehshow zu Gast und so weiter und so fort. Deswegen war es fast schon erwartungsgemäß, dass sie nicht so schnell wieder zurückkehren wollte oder und will. Du darfst die Fotos nicht vergessen, ne? Bitte? Du darfst die Fotos nicht vergessen. Ja, da bin ich. Ja. Ich weiß ja gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil das ist für mich immer so. Hat sich halt da anpinseln lassen. Schön. Aber gibt es noch fast geilere Frauen, die sowas schon mal gemacht haben? Ja, ganz bestimmt. Nichts gegen Ronda Rousey. Sieht sehr, sehr schön aus, aber gibt es immer noch mal. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. So, aber dieser Kampf gegen Misha Tate jetzt für Holly Holm, wie gesagt, erwartungsgemäß. Aus meiner Sicht ist das ein Kampf, wenn ich jetzt das sage, bereue ich es definitiv. Ich habe mir lange überlegt, ob ich sagen soll, aber ich glaube, Holly Holm wird diesen Kampf verlieren. So, sage ich jetzt, wie es ist. Ich glaube, dass Holly Holm Holly Holm ist das Kryptonit für Ronda Rousey, aber Holly Holm ist definitiv nicht die beste Bantamweight-Kämpferin, die es in der UFC gibt. Ich glaube, aber wäre das nicht, wäre doch eine geile Geschichte. Und dann UFC 200 mit Misha Tate gegen Ronda Rousey. Ich meine, anscheinend wird der Ronda Rousey... Da gab es ja jetzt ja, eine konkrete Aussage, dass Ronda Rousey nicht bei UFC 200, bei UFC 200 antreten wird, sondern eher so September, Oktober, November anpeilt. Ja, aber also von der Geschichte her wäre es halt echt perfekt. Ne? Und dann gibt es genau diesen Kampf, den man sich eigentlich schon so ein bisschen erdacht hatte vorher, bevor Ronda Rousey gegen Holly Holm verloren hat. So nach dem Motto, jetzt gibt es das, aber mit umgekehrten Vorzeichen. Jetzt ist Misha Tate der Champion. Gleichzeitig. Also ich kann mir das auch tatsächlich gut vorstellen, dass Misha Tate Holly Holm besiegt. Also, sollte es so sein, dass Tate Holm besiegt, würde ich trotzdem als nächsten Kampf nicht Ronda Rousey gegen Misha Tate machen, sondern Ronda Rousey gegen Holly Holm. So oder so. Ob mit oder ohne Gürtel. Also das würde ich nicht machen. Ich verstehe warum, aber ich würde es ja gerne machen, weil ich möchte gerne, dass Ronda Rousey diesen Titel sich nochmal holt. Das fände ich von der Geschichte, die das schreiben würde, fände ich das geil. Weil ich glaube nämlich auch, also irgendwie Holly Holm halte ich für die schwerste Gegnerin. Ich glaube, dass Ronda Rousey Misha Tate wieder besiegen würde, aber eine Holly Holm könnte halt echt genauso knackig wieder werden, wie es halt der erste Kampf war. Das sehe ich genauso. Also ich glaube auch, dass das Ronda Rousey gegen Misha Tate auch ein drittes Mal diesen Kampf gewinnen würde. Ich glaube halt, dass für Holly Holm so Gegnerinnen wie Misha Tate, wie Kat Zingano extrem gefährlich sind. Das heißt nicht, dass sie da nicht gewinnen kann, aber ich glaube, dass es für Holly Holm halt einfach leichter wäre, nochmal gegen Ronda Rousey zu kämpfen und die zu besiegen, als gegen Misha Tate. Misha Tate wird ein Problem werden für Holly Holm, wenngleich Misha Tate auch noch so eine Tendenz hat, gerne zu clinchen und ihre Gegnerinnen gegen den Käfig zu drücken. Und das ist etwas, was Holly Holm gegen Ronda Rousey hervorragend verhindert hat. Diese Clinches und dieses an den Käfig drücken und so, das konnte sie sehr, sehr, sehr gut verhindern. Allerdings hat Misha Tate natürlich dann noch ihren Wrestling-Background. Ich glaube schon, dass der ihr wiederum noch ein bisschen helfen wird bei der ganzen Sache. Es wird ein hochinteressanter Kampf sein. Ja, Punkt. Es wird ein hochinteressanter Kampf sein. Ähnlich interessiert wäre ich in den Kampf zwischen Holly Holm und Kat Zingano. Also ich freue mich wahnsinnig auf diesen Kampf. Fast, also nicht vom Hype her, aber so von der Qualität des Kampfes her oder von der Ausgeglichenheit oder von diesem Was-wird-passieren-Ding her, freue ich mich auf Holm gegen Tate fast mehr als auf Holm gegen Rousey 2, muss ich sagen. Ja. Ich meine, natürlich, ja. Wenn es diesen Kampf zwischen Ronda und Holly geben wird, diesen zweiten, dann wird das natürlich, es wird Wahnsinn werden, was da abgeht, aber einfach so vom hey, was wird denn da passieren, Ding her, da finde ich diesen UFC 197 Co-Main Event geiler. Ich fände halt Holly Holm gegen Ronda Rousey ohne Titel fände ich halt schade. Also ich verstehe da deine Sichtweise, aber das wäre einfach, das würde diesem Spektakel, das es darum geben wird, würde das nicht gerecht werden, wenn da kein Titel dabei wäre. Es wäre, es wäre auf jeden Fall nicht schädlich, wenn der Gürtel auf dem Spiel stehen würde. Und es ist auch nicht unwahrscheinlich, muss man dazu sagen. Also das Ding wird halt so sein, ich denke mal, wenn Holly Holm Misha Tate besiegt, ja, wenn das so wird, wird sie dennoch ein zweites Mal dann kämpfen wollen und nicht bis September, Oktober, November warten wollen. Also das wird halt dann immer enger und dann kommen so Gegnerinnen wie Kat Zingano in Frage. Auch Juliana Pena muss man mal abwarten, was natürlich mit der jetzt passiert nach ihrem kleinen Fiasko da in der Bar und so. Aber es stehen schon noch ein paar Gegnerinnen an, die Holly Holm, wie gesagt, gefährlich werden könnten. Und umso länger das Ganze jetzt auf sich warten lässt, umso eher muss man sich, glaube ich, mit dem Gedanken anfreunden, dass es sich nicht um einen Titelkampf handeln wird beim Rematch zwischen Ronda und Holly. Aber ja, wird sich zeigen. Also das muss ich jetzt auch nochmal unterstreichen. Holly Holm ist für mich absolut eine der Top 5, vielleicht sogar Top 3 Kämpferinnen in der Bantamweight Division. Also Top 3 würde ich schon sagen, ja. Gar keine Frage. Aber wie gesagt, so vom, du hast es vorhin gesagt, Styles make fights. Da würde ich sagen, ist Tate halt einfach schwer zu besiegen dann für Holly Holm. Ich finde ja in dieser Situation noch ganz spannend, dass Ronda Rousey trotzdem noch Promi Nummer 1 irgendwie ist. Also jetzt mal abgesehen von Conor McGregor, aber so was in den Mainstream-Medien geschrieben wird über die UFC, ist trotzdem ja noch Ronda spannender als als sich das zunächst abgezeichnet hat mit Holly Holm. Ja, ja, ja, das kann ich schon verstehen, weil Ronda halt einfach dann auch, muss man so sagen, den Look hat, die Leute kennen sie und Holly Holm ist aber auch überhaupt nicht der Typ, jedenfalls wirkt sie nicht so, die ist nicht so extrovertiert wie Ronda Rousey und ist, naja, ich wollte sagen, mehr eine Kämpferin, aber das stimmt nicht. Es ist ein anderer Typ, es ist einfach ein anderer Typ und das Aussehen macht natürlich da auch nochmal viel aus, definitiv. Ja. Ja, ich glaube, wir werden Holly Holm nicht in diesem Swimsuit-Dings-Heftchen sehen werden, während wir Ronda Rousey bestimmt mehr und mehr nach ihrer UFC-Karriere in solchen Geschichten sehen werden. Ich möchte es nicht hundertprozentig ausschließen, weil da fällt man immer auf die Fresse, wenn man das tut, aber ich glaube auch nicht, dass es sowas gibt von Holly Holm, das stimmt schon. Kommen wir noch zu ein paar anderen News, die wir hier kurz am Rande nicht vergessen wollen. Oh, eine Sache, die ich noch gerne dazwischen schieben möchte. Ja. Denkst du, wir sehen Cyborg in der UFC? Ich bin ehrlich, mir ist es scheißegal. Mir ist es okay. Scheißegal, weil ich, also es wird halt nicht so sein, dass Chris Cyborg die 135 Pfund schafft. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass die UFC Bock darauf hätte, dass Cyborg da in einem Catchweight-Kampf die UFC-Champions zerstört. Das glaube ich auch nicht. Und ich glaube, dass Cyborg bei 145 Pfund, also da gibt's keine Gegnerin, über wo ich jetzt denken würde, die würde Chris Cyborg schlagen können. Also echt nicht. Holly Holm nicht, Ronda Rousey nicht. Nee, glaube ich nicht. Hast du den Victor geguckt? Nee, leider nicht. Ich habe mir den Victor angeguckt und es war jetzt nicht so, dass das so ein typischer Cyborg-Kampf war. Aber man merkt halt sofort, also es war halt so, dass ihre Gegnerin, jetzt fällt mir der Name wieder, Ibrahim Miganova oder irgendwie so, die hat es halt so versucht, dass sie einen One-Leg-Takedown versucht hat und sie dann, hat den nicht richtig durchziehen können, hat sie dann so gegen den Käfig gedrückt die ganze Zeit und mehr oder weniger nichts gemacht und ständig Schläge kassiert im Clinch. Und irgendwann war es dann halt so, dass Cyborg sich da so gegen Ende der ersten Runde ein bisschen von lösen konnte und dann hat es halt einen Schlag gebraucht, bis ihre Gegnerin da wirklich in die vierte Dimension geboxt wurde. Also das ist ein Qualitätsunterschied und ein Kräfteunterschied, der fast nicht, wie soll man das sagen, dass man sich hier nicht in die Nässe setzt, fast nicht natürlich zu erklären ist, wollte ich jetzt sagen. Aber es ist einfach so ein großer Unterschied zu den anderen Frauen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Holly Holm, um jetzt mal die großen Champions der Bantam-Weltgeschichte zu nennen, Holly Holm und Ronda Rousey, da eine Chance hätten. 135 Pfund vielleicht schon eher, weil der Weight Cut dann so schrecklich wäre für Cyborg, wenn sie den schaffen würde. Aber bei 145 Pfund, ich glaube, da fühlt sie sich relativ wohl jetzt und kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, ich glaube ja auch, dass wir jetzt aktuell dann so viel Möglichkeiten in dieser Gewichtsklasse haben, dass wir, glaube ich, die Cyborg auch gar nicht in dieser Gewichtsklasse sehen müssen unbedingt. Nee. Auch wenn es fast ein bisschen schade ist, weil wir ja wirklich jahrelang darauf hingefiebert haben, dass wir diesen Kampf sehen werden, Ronda Rousey gegen Cyborg, aber jetzt so mit der aktuellen Entwicklung ist es einfach irrelevant geworden. Das wird immer so gesagt, ja, aber ich glaube noch nicht mal so, dass die große Masse da so hinfiebert auf diesen Kampf. Also ich glaube schon, dass die Leute, die sich da Tag und Nacht mit der UFC und MMA beschäftigen, Bock auf diesen Kampf haben, gar keine Frage. Aber das ist halt unsere Bubble. Ich glaube, die Mainstream-Bubble, ja, wenn man das so bezeichnen kann, die kennen wahrscheinlich Cyborg noch nicht mal. Oder nehmen die gar nicht so richtig als UFC-Athletin wahr, obwohl sie ja eine UFC-Kämpferin ist. Sie ist ja nur ausgeliehen an den Victor. Also sie hat ja einen UFC-Vertrag. Ja. Also das wissen, glaube ich, viele dann gar nicht, die das nur so am Wochenende halt mal gucken, wenn es kommt. Deswegen, ich weiß immer gar nicht, ob da die große Mehrheit so denkt, oh Mensch, diesen Kampf, auf den haben wir immer gewartet. Aber ich gebe dir natürlich recht, ich hätte auch gern Cyborg gegen Rousey gesehen, ohne Frage. Und vor allem 135 Pfund, das hätte ich wahnsinnig interessant gefunden, ob Cyborg das schafft und wie sie dann kämpft. Aber ja, das ist jetzt irgendwie in so weiter Ferne gerückt, dass ich fast glaube, dass wir diesen Kampf A nicht sehen. Und B ist es mir dann auch wiederum scheißegal, mittlerweile. Ja. Ja, jetzt kommen wir zur Diaz-Suspendierung und noch so ein paar anderen Kleinigkeiten zum Thema Dopingtests. Nick Diaz hat sich, glaube ich, letzte Woche, Donnerstag oder so, mit der Nevada State Athletic Commission darauf geeinigt, dass seine 5-Jahres-Sperre auf 18 Monate reduziert wird und die 165.000 Euro Geldstrafe 165.000 Dollar Geldstrafe auf 100.000 Dollar reduziert wird, was natürlich noch immer absurd ist. Aber das bedeutet, dass Nick Diaz am 1. August 2016 wieder kämpfen kann und nicht 5 Jahre aussetzen muss. Das ist natürlich super. Ja, Nick Diaz hat noch einige Paarungen, glaube ich, so auf seinem Zettel, die er abarbeiten möchte und die wir auch gern sehen würden, oder Peter? Ja, ich sehe den gerne kämpfen. Ich weiß ja, dass du die Suspendierung damals ja überhaupt nicht nachvollziehen konntest. Haben wir ja auch darüber gesprochen. Genau, dass es diese Regeln gibt und dass man sich den Regeln entsprechend verhalten muss, das sehe ich ja genauso, aber ich halte diese Regel halt für Quatsch. Darüber brauchen wir, glaube ich, auch nicht diskutieren. Also, nee, haben wir ausgiebig getan. Ja, völliger Bullshit, dass es unter Strafe steht, aber es steht halt nur mal unter Strafe und ich sag mal so, ich glaube, der Bullshit ist nicht, dass es darauf eine Strafe gibt, sondern der Bullshit ist eher, dass die so extrem hoch ist und so überzeichnet und übertrieben ist. Ich glaube, das ist das Hauptproblem an der Sache. Aber wie gesagt, ich habe damals schon gesagt, dann muss man halt daran arbeiten, aber man kann jetzt nicht darüber diskutieren, dass von 3 Dopingtests war nur einer positiv. So war es irgendwie, genau. Und dass man dann darüber diskutiert, ja, da wurde er gar nicht positiv getestet. Ja, das ist schon immer so. Ich habe es damals schon gesagt, das ist schon immer so gewesen. Es gibt 3 Tests oder 3 Labors, die deine Proben untersuchen. Und wenn eine davon positiv ist, bist du positiv getestet. Alles interessiert keine alte Sau. Das war schon immer so. Also müsst ihr an diesem Prozedere Kritik üben und nicht sagen, nö, dann ist der nicht positiv getestet. Weil dann könnte, was weiß ich, Ali Bagotinov auch kommen und sagen, ja du, hier von den 3 Testergebnissen oder 3 Testlabors war nur 1 positiv, ja dann habe ich ja gar kein EPO genommen. Nee, so geht's halt nicht. Es sind halt die Richtlinien, da unterschreiben alle für und dann kannst du danach die nicht irgendwie so hinbiegen, nur weil es halt dein Lieblingskämpfer ist. Ja, wenn das jetzt hier fucking, was weiß ich, wer ist der langweiligste Kämpfer der Welt? Ja, den kennt man halt nicht, weil er so langweilig ist. Also, weißt du, ja, was Vitor ich meine? Bayford, ne? Da würde kein Hahn danach schreien, wenn der 5 Jahre suspendiert werden würde. Oh, jetzt kriege ich wieder Haue. Warum? Was hast du gesagt? Vitor Belfort. Dieter Belfort? Nein, ja. Der ist nicht langweilig. Der ist dämlich, ist aber nicht langweilig. Okay. Der wollte ja nicht gegen Anderson Silva bei UFC 197 kämpfen, wa? Feigling. Ja, deswegen gibt's das Event nicht in Brasilien. Das sollte ja eigentlich in Brasilien stattfinden mit dem Main Event Verdum gegen Cain Velasquez 2 in dem Stadion in Rio, in einem Fußballstadion. Und dann hat man zu dem Belfort gesagt, hier gegen Anderson Silva, der gesagt, nee, das geht nicht, ich muss jetzt erstmal wieder Champion werden. Ja, ist kein Scheiß. Er will jetzt erstmal in der Middleweight Division wieder Champion werden und dann können wir weiterreden. Ich glaube, ich werde vorher Champion in der Middleweight. Also bei dir spielt es auf jeden Fall mal nicht so kategorisch aus wie bei Vitor Belfort. Aber ja, ich glaube, er hat bessere Chancen, weil er überhaupt mal antreten kann in der UFC, oder Peter? Daran scheitert es bei dir noch. Ja, vermutlich. Ich habe Mittelfußbruch oder irgendwie so etwas. Keine Ahnung. Muss ich aufs Ground Game spezialisieren, dann geht das auch mit Mittelfußbruch. Genau. Wenn wir schon beim Thema Dopingtest und Marihuana sind, Diego Brandão hat es auch nicht hinbekommen, mal ein paar Stunden auf seinen Joint zu verzichten und wurde positiv getestet. Nach dem Kampf gegen Brian Ortega bei UFC 195 ist natürlich unfassbar dämlich, wenn einem das in Las Vegas passiert mit der ganzen Hintergeschichte mit Nick Diaz. Da müssen wir auch mal abwarten, wie lange er dann gesperrt wird. Es gibt ja diese neuen Richtlinien, an die sie sich dann halten müssen. Brandão hat, glaube ich, noch vorher keinen Strike gehabt in Sachen Kiffe. Also, ja, ich glaube, es sind dann 12 Monate oder so. Ich weiß es nicht mehr. Also, der ist jetzt auch mit dabei. Bei Joel Romero muss man auch noch ein bisschen abwarten. Auch der wurde positiv getestet, allerdings nicht vor oder nach dem Kampf gegen Jacare, sondern es war ein sogenannter Out-of-Competition-Test der USADA, sprich diese neu eingesetzte Doping-Organisation. Also die Organisation gibt es schon länger, aber sie wurde halt neu implementiert in diesen ganzen UFC-Zirkel. Die rennen da durch ganz Nordamerika und testen alle Kämpfer, die nicht bei 3 auf dem Baum sind. Und jetzt hat es halt Joel Romero auch noch erwischt. Ja, alle haben sich tierisch drüber aufgeregt. Im Endeffekt ist das ja auch immer der Kämpfer gewesen. Da hat man so gesagt, Alter, so sieht doch kein normaler Mensch aus. Das gibt's ja gar nicht. Oder, also Peter, du warst ja, weiß ich ja, hast ja auch den ein oder anderen, die ein oder andere Gewichtsstange schon gestemmt. Ja, und hast dich ja auch gefragt, aber das gibt's ja gar nicht, was diese Kubaner da immer im Essen haben. Ach Quatsch, eigentlich nicht, weil ich sehe ja genauso aus wie Joel Romero, von daher so ein bisschen wie der Robocop, ne? Du bist auch so sehe ich eigentlich aus, sozusagen. Ja, wie sagt das Joe Rogan immer? Mexican Supplements. Ja, genau. Es ist interessant, dass der dritte Kämpfer ist vom American Top Team, der positiv getestet wurde. Von der USADA kann man ja auch mal sagen, dass das ATT vielleicht mittlerweile für American Testosterone Team oder so steht. weiß ich ja nicht. Aber ja, das ist natürlich auffällig. Muss man sich natürlich fragen, an was das liegt. Um ehrlich zu sein, das wundert mich nicht so wirklich, dass das so, wie soll ich sagen, in einem Camp passiert. Das wundert mich nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass du, oder es ist, glaube ich, schwieriger, wenn du das alleine für dich als Einzelperson machst, als wenn du es irgendwie so organisiert in deinem Team machst. Von daher, das wundert mich nicht, dass das in einem Team öfters vorkommt. Ja, aber weil es halt das einzige Team ist, das jetzt da so raussticht. Also, und ja, hier Kleisen Thibau hat ja den Strike bekommen und noch irgend so ein Hammel. Also, wollen wir mal abwarten, was da noch so passieren wird. Die bauen ja gerade eine neue Trainingsarena, muss man fast schon sagen. Ein Riesending bauen die dahin irgendwo in Miami. Unfassbar. Und vielleicht wollten sie da irgendwie schon vorsorgen, dass ihre Kämpfer besonders gut aufgestellt sind, damit die dann irgendwie da die Miete und Trainingsgebühr bezahlen können oder so. Ich weiß es nicht. Ein Thema, das bei MMA Radio immer sehr, sehr gern gehört wird. Und zwar liegt das daran, dass ich ja früher einen Wrestling-Podcast gemacht habe und da einige Wrestling-Fans mit rübergenommen habe, in die Materie UFC, ist natürlich CM Punk. Wann kämpft er? Kämpft er überhaupt? Und was ist eigentlich da los? Kann ich euch jetzt sagen, CM Punk kämpft höchstwahrscheinlich bei UFC 199. So ein Pech aber auch. Dana White hat gesagt, es wird wahrscheinlich auf 199 hinauslaufen und nicht auf UFC 200. Muss man natürlich mal abwarten, ob die UFC das dann wirklich so macht. Aber sie könnten sich natürlich denken, damit die 199-Card nicht zu dünne ist, da packen wir halt noch den Scheiß mit drauf. CM Punk-Debüt und so. Also darauf läuft alles hinaus, kann man sagen. Und jetzt fragt man sich natürlich, wer wird sein Gegner? Und da stehen aktuell zwei zur Auswahl. Zum einen Mickey Gall, das ist der Typ, den man bei Dana White Looking for a Fight sehen konnte, der sich da sehr, sag ich mal, hervorgebracht hat und einen Kampf gegen oder den Kampf gegen CM Punk gefordert hat. Zu Mickey Gall kann man sagen, dass das eigentlich gar nicht so sein Gemüt ist. Also es ist eigentlich nicht der Typ, der da nach außen den großen Player macht und so. Ist ein sehr netter Typ, kommt aus New Jersey, trainiert mit den Miller-Brüdern, glaube ich, ein brauner Gürtel in Jiu-Jitsu, solider Kämpfer, zwar erst ein professionellen MMA-Kampf, aber ja, schon lange in Sachen Mixed Martial Arts aktiv oder trainiert das schon lange, ist mit Sicherheit kein schlechter Kämpfer, muss man auch sagen. Er trifft auf Michael oder wie er eigentlich genannt wird, Mike Jackson. Michael Jackson ist halt der komplette Name und ist natürlich wahnsinnig ulkig. Ja, das ist Michael Jackson, ja, ist ja wahnsinnig witzig. Aber eigentlich wird er nur Mike Jackson genannt und wird auch, glaube ich, nur als Mike Jackson angekündigt. Auf den trifft er jetzt, der hatte bislang noch keine Pro-Fights. Der trainiert mit so Typen wie Tom Lawler, glaube ich, zusammen, Tanya Avenger, ja, hüppelt da irgendwo in Las Vegas rum. Also kann ich halt natürlich nicht viel dazu sagen. Es sieht so aus, dass Mickey Gall da der auserwählte Kämpfer ist, der den Kampf gegen CM Punk kriegen soll. Und man möchte ihm jetzt wohl bei UFC 196 die Möglichkeit geben, sich einem breiten Publikum erstmal vorzustellen mit dem Kampf gegen Mike Jackson. Und man kann wohl davon ausgehen, dass Mickey Gall da einen kleinen Vorteil haben dürfte und sich dann auch dementsprechend gegen Mike Jackson durchsetzen sollte, alles in Anführungsstriche, und dann, wie gesagt, bei UFC 199 vermutlich auf CM Punk treffen wird. Peter. Hast du da zufällig parat, wie alt der ist? Der ist relativ jung, der ist Anfang 20, ich sage jetzt mal 22, ohne dass ich es ganz konkret weiß. Okay. Ja, der ist sehr, sehr jung, ist ein hoffnungsvolles Talent, ist absoluter Bullshit. Der hat einen Pro-Fight, da hat er den Kampf nach ja, ich glaube, in der ersten Runde irgendwie via Submission gewonnen. Das war dieser Kampf, den man da sehen konnte bei Dana White Looking for a Fight, ne? In Ausschnitten. Da hat er so ja, mit genau. So einem Rear Naked Choke gewonnen. Man kann sich den aber angucken, wenn man im Netz ganz findig ist. Also den findet man, diesen Kampf. Und dann sieht man, dass der Typ mit Sicherheit jetzt, der hat einen Profikampf auf seinem Konto und dementsprechend sieht's aus. Aber man erkennt halt auch, dass es nicht ein absoluter Idiot ist, der überhaupt nichts auf die Reihe bringt. Ich meine, er trainiert mit den Millers, das ist schon mal ein gewisses Merkmal, dass er jetzt nicht ganz, ganz scheiße ist. Ja, aber um da jetzt konkreter zu werden, da wird uns weder der Mike Jackson-Kampf noch der CM Punk-Kampf irgendwie nähere Einblicke gewähren, weil halt beide Gegner, die jetzt für ihn zur Debatte stehen, gar nicht das Niveau haben, was du so kennst aus der UFC. Ja, aber das war ja absehbar oder das war ja schon vorher bekannt, dass CM Punk als ersten Kampf sicherlich auch kein bekanntes Gesicht bekommen wird, sondern eher einen, der auch relativ neu im MMA ist. Ja, genau. Das war schon so eine Tendenz, die sich relativ früh abgezeichnet hat. Und ich meine, im besten Fall besiegt Mickey Gall jetzt diesen Mike Jackson und CM Punk. Und du hast dann so einen Mini-Sage Northcutt, sage ich jetzt mal. Also so einen Typen, der vielleicht sogar mehr, weißt du, der halt eine extrem große Masse an Leute wird diesen Kampf gegen CM Punk sehen, wenn er den dann auch bestreiten wird. Und wenn er CM Punk besiegt, ist er erstmal der Typ, der CM Punk besiegt hat. Und wenn es ihm dann vielleicht noch gelingt, 2-3 weitere Kämpfe danach zu gewinnen, das, weißt du, das kann nicht schaden, mit so einem großen Push zu starten. Aber ja, absolut. Aber dann delivern, ist ja klar. Und wenn man ehrlich ist, CM Punk kann ja fast nur noch verlieren, ne? Also, nee. Wenn er das Ding gewinnt, dann ist es okay. Nee, freuen wir uns darüber. Ich glaube nicht, dass er nur noch verlieren kann. Im Gegenteil. Ich glaube, keiner geht davon aus, dass er diesen Kampf gewinnen wird. Oh, doch. Okay. Ja, ich hätte nämlich jetzt gedacht, dass die breite Masse, die einschalten wird, weil sie vom Wrestling herkommen, dass die denken, okay, CM Punk ist das. Unser Champion, der wird den auf jeden Fall aus den Socken hauen. Also könnte ich mir vorstellen, ne? Ich meine, du und ich, wir sehen das wahrscheinlich dann anders und auch die Leute, die sich mit der Materie auskennen, wissen, dass es bestimmt eine harte Nuss wird, egal gegen wen der kämpft, weil du in dem Alter bestimmt nicht mal eben Champion wirst, ne? Dafür brauchst du halt jahrelanges Training und das hat er einfach nicht vorzuweisen. Von daher, also ich könnte mir gut vorstellen, dass er, wenn er das Ding verliert in den Medien, tatsächlich eher schnell untergeht. Möglicherweise denken, dass viele Wrestling-Fans, dass CM Punk da jetzt irgendwie ein großes Ding werden könnte. Das könnte sein, das kann ich nicht abschätzen. Aber so in der UFC-Welt glaube ich eher nicht, dass die breite Masse davon ausgeht, dass CM Punk da eine große Nummer werden wird. Also ich glaube, viele werden da auch einschalten, weil sie halt hoffen, dass Punk ähnlich wie damals James Toney halt wirklich voll vor die Hunde geht. Und es steht halt zu befürchten, wenn CM Punk ist 37 oder 38 Jahre alt und steigt jetzt in diesen Sport ein, ohne irgendwie irgendwas vorher gemacht zu haben. Diese Scheiße da mit Jiu-Jitsu, das kann er 10-mal erzählen und ich gebe nichts auf Gürtel und so, ist mir alles scheißegal. Wenn du ein Schwarzgürtel bist, ein Jiu-Jitsu und das bei den Gracies, dann gibst du da nicht einen Fuck drauf, das gebe ich dir aber schriftlich. Also von daher wird er das nicht sein und er wird mit Sicherheit so gemerkt haben, dass ihm das sehr Spaß macht. Vielleicht ist er auch relativ gut in Sachen Jiu-Jitsu, aber ich glaube nicht, dass CM Punk eine große Nummer werden wird. Und das ist auch der Grund, warum sich das immer weiter hinauszögern wird. Und ich würde immer noch nicht davon ausgehen, dass bei UFC 199 dieser Kampf definitiv zustande kommt. Also bevor der Kampf nicht wirklich stattfindet, ja, der CM Punk-Kampf in der UFC, glaube ich immer noch nicht hundertprozentig daran. Weil, ja, es ist fast schon zu absurd aus meiner Sicht. Aber es ist also interessant. Ich glaube schon, dass die UFC sich zumindest diese einmalige Gelegenheit, da noch ein bisschen extra Geld zu machen, nicht entgehen lassen wird. Nein, der UFC wird es nicht scheitern. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn es scheitert, dann an der Einsicht von CM Punk beziehungsweise an Duke Rufus, der halt sagt, Alter, du kannst es vergessen. Es gibt halt einfach die Gerüchte, dass CM Punk beim Training gegen Typen, die noch nicht mal kurz vorm Profi-Level stehen, keine Sonne sieht. Ja, also nach einem Jahr. Also die sind noch nicht mal Profis, sind kurz davor, als Profi dann in die Szene zu gehen, sage ich jetzt mal. Und angeblich würde CM Punk gegen die keine Sonne sehen. Ja. Aber ganz ehrlich, das glaube ich ungesehen. Also, dann macht es ja keinen Sinn, gegen Mickey Gall zu kämpfen. Ja, Genau, ich sehe das genauso. Also wirklich, ich glaube nicht, dass das ein toller, toll anzusehender Kampf sein wird. Ich kann mir nur vorstellen, dass es da halt einmal um das Geld geht. Ich meine, vielleicht ist es ja bei der UFC auch so, dass der Vertrag so ist, dass oder vielleicht ist es für CM Punk so, dass der Vertrag, den er mit der UFC hat, so gestrickt ist, dass er sich das quasi nicht entgehen lassen kann oder nicht entgehen lassen sollte, einmal in den Oktagon zu steigen. Vielleicht kommt da so viel Geld bei rum, dass er sagt, okay, dafür lasse ich mir gerne Gesicht blau schlagen. Er wird schon einen guten Vertrag haben, aber bei CM Punk ist halt so, der hat es halt nicht nötig, weil er halt, wirst du ja auch wissen, du guckst ja auch ein bisschen Wrestling, ist halt ein Typ, der extrem viel Asche verdient hat und gleichzeitig wenig Geld ausgibt und viel spart und so. Also er ist weder auf das Geld angewiesen, noch macht er sich viel aus Geld. Und deswegen wird das, glaube ich, kein Beweggrund sein. Ich glaube schon, dass er sich selbst was beweisen will und jeder würde diese Chance wahrnehmen. Oder viele, nicht jeder, es gibt auch noch ein paar vernünftige Leute. Aber wenn zu mir morgen Dana White kommen würde und sagen würde, hey, fang an zu trainieren und wenn du soweit bist, ruf mich an, sag mir Bescheid, dann wirst du in der UFC kämpfen. Ja, natürlich würde ich dem zustimmen. Ich würde alles versuchen, um diese Chance beim Schopfe zu packen. Aber wenn einer der Meinst Besten du, nur um in der UFC zu kämpfen? Bitte? Nur um in der UFC zu kämpfen? Also ich kann mir vorstellen, wenn Dana White mir sagt, du, für eine halbe Million darfst du dann in der UFC kämpfen, dann kann ich mir das schon eher vorstellen. Aber nur um da mal in diesem Käfig gestanden zu haben, also stell dir mal vor, wie großartig das ist. Du kommst in einem relativ hohen Alter, ja, einfach so von einem Athleten her gesprochen, kommst du dann in den Octagon und startest nochmal eine komplette neue Profikarriere. Du wirst wahrscheinlich kein Champion werden, aber überhaupt da zu kämpfen gegen die toughsten Leute, die du so finden kannst. Ja, aber genau das ist ja die Frage. Wird der überhaupt eine Karriere starten? Ne? Ja, natürlich. Das ist ja genau die Frage. Das ist das, was wir im Endeffekt für uns keine Frage ist, sondern relativ klar schon beantwortet ist im Vorfeld. Er kann, deswegen sage ich ja, kann er nur gewinnen, wenn der da im Octagon steht und besiegt so einen Typen wie Mickey Gall oder auch von mir aus Mike Jackson. Und sieht dabei nicht schlecht aus. Ey, da ziehe ich meinen Hut und sage so, Alter, leck mich am Arsch. Der hat vor anderthalb Jahren mit dem Sport begonnen und kämpft hier in der UFC und besiegt Profis. Fakt. Da ist ja egal, welches Niveau die jetzt erreicht haben. Das ist kein UFC-Niveau, ist mir schon klar. Aber selbst wenn der halt, weiß ich nicht, für Legacy kämpfen würde oder sonst irgendwas, da ist es trotzdem unfassbar, dass jemand nach anderthalb Jahren einen MMA-Profi besiegen kann. Ja, mit 37 Jahren. Okay. Darum geht's mir erstmal. Deswegen, wenn Punk verliert, sage ich ja, bin ich von ausgegangen und mache mich vielleicht sogar ein bisschen drüber lustig. Wenn er gewinnt, dann ziehe ich meinen Hut. Mir gefällt diese Sichtweise, finde ich gut. Also dann lassen wir das so. kurze Sache noch, oder ein paar kurze Sachen noch. Kenny Florian wurde von Fox Sports suspendiert. Die Geschichte dahinter ist folgende. Er sollte für den Kampf oder für die Fight Night Dillashaw gegen Cruz eine Preview schreiben für Fox Sports. Hat sich da so ein bisschen bei The Fight City bedient in Form von Lee Wilde, der hat da irgendwie einen Artikel verfasst und Kenny Florian hat das ein oder andere abgeschrieben. Das Ganze kam raus, zuerst wollte Fox Sports so ein bisschen unter den Tisch kehren, hat sich aber dann nicht so richtig verschweigen lassen und man hat dann die Konsequenz gezogen und gesagt, hier, so geht's natürlich nicht und da müssen wir nicht rausschmeißen. Und ich habe nur so erst so gedacht, ey, es gibt doch eh nur drei MMA-Seiten, die wirklich über News berichten, der Rest schreibt doch eh alles ab. Also von daher ist es ja fast schon scheißegal. Oder? Also, mal ehrlich jetzt. Ja. Wie hat dir da die Reaktion von Cruz gefallen diesbezüglich? In dem Afterfight-Interview hat er kurz einen Stich da in die Richtung gegeben. Das war natürlich cool. Das fand ich natürlich schon lustig, klar. Also, ich bin halt, ja, das ist halt so ein Thema, es ist irgendwie ulkig. Andererseits denke ich mir immer so, wenn das dein Job ist, so wie jetzt bei Kenny Florian, dann denke ich mir schon so, Alter, dann reiß dich doch in Anführungsstrichen zusammen und bereite dich da ordentlich vor und versuch dich doch nicht mit solchen Mitteln da irgendwie über Wasser zu halten. Das kann doch echt nicht sein. Du hast den geilsten Job, den du dir noch vorstellen kannst. Wie viele Kämpfer hätten gern diesen Job? Das sind wahrscheinlich unzählige. Und sich dann da, wie gesagt, bei den anderen zu bedienen, das finde ich echt extrem lame. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er zu wenig Zeit hat. Das ist für mich so ein Ding, dass der halt einfach zu faul war. Und hat er da Ja. Aber immerhin aktueller als zum Beispiel Your Ground and Pound oder so. Bei denen gibt es bis heute noch keine Ergebnisse von der Fight Night 81. Also, ja, kannst du so sagen. Auf Twitter gibt es seit letzte Woche Samstag keine UFC-Nachrichten mehr. Ja, die wollen halt nicht einfach abschreiben, weißt du? Ach so. Das sind doch richtige Journalisten. Ja, genau, da wird nämlich gar nichts geschrieben. Wenn wir schon beim Thema Deutschland sind, dann ist ja Europa nicht allzu weit oder andersrum, kann man sehen, wie man will. UFC Europa für 2016 nimmt so langsam Form an, der Mix steht ja London an. Am 10.4. wird es dann nach Zagreb gehen, zum ersten Mal in Kroatien. Und am 8.5. nach Rotterdam. Das sieht natürlich dann so ein bisschen aus, als ob Berlin dieses Jahr leer ausgehen wird. Es sind natürlich noch ein paar Dates offen, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass wir 2016 die UFC nicht in Deutschland antreffen werden. Aber es könnte gut sein, dass ich mit meiner Maus nach Rotterdam fahre. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Und ich habe es ja mal so ein bisschen angefixt. Wir haben da Verwandtschaft da in der Ecke. Von daher könnten wir vielleicht auch günstig unterkommen. Ich hätte zumindest Bock darauf. Auch wenn ich davon ausgehe, dass die Karte wahrscheinlich wieder nicht unbedingt das Gelbe vom Ei sein wird. Ja, aber das ist ja, dieses Dabeisein ist ja das Geile. Also, genau. Hab ich ja schon ein paar Mal gesagt. Man muss es einmal miterlebt haben. Und wenn es einem nicht gefallen hat, das kann ich mir nicht vorstellen, aber wenn es einem nicht gefallen hat, hat man es einmal miterlebt. Aber es ist einfach Pflicht. Als UFC-Fan. Ja, also ich kann das jedem nur ans Herz legen. Ja, die Male, die wir jetzt dabei waren. Du kannst ja überhaupt nichts sagen, Peter. Weißt du warum? Nee. Weil du warst bei dem großartigsten UFC-Event in, also damals in Dublin dabei. Also, dass du jedem empfiehlst, dahin zu gehen, ist mehr als nachvollziehbar. Du darfst aber ich war auch in Berlin dabei und das war auch geil. Okay. Obwohl die Halle ja nur halb voll war, es hat trotzdem jede Menge Spaß gemacht. Das stimmt. Kurz noch was zu dieser Outfitting-Policy-Scheiße, die ja gerade so ein bisschen durch die MMA-Welt oder durch die UFC-Welt getrieben wird. Donald Cerrone hat so ein bisschen Flagge auf seinem Schlüpper gehabt, auf seinem Reebok-Schlüpper, hat dafür eine Strafe bekommen, weil das werdet ihr wissen, man darf seitdem es diese Reebok Fight Kit Geschichte gibt, halt nichts anderes tragen außer Reebok. Das führt dann zu so absurden Aktionen, dass Matt Mitrione barfüßig bei dem Media Day jetzt am letzte Woche rumsaß, weil er hatte halt Jordans an und da hat die UFC gesagt, nee, also das geht nicht. Dann hat er gesagt, habt ihr wenigstens ein paar Reebok hier irgendwo rumliegen? Nee, haben wir nicht. Und dann muss er barfuß gehen. Also, weißt du, das ist so unfassbar bescheuert, das gibt's gar nicht, weil damit setzt, also jeder spricht darüber oder viele sprechen darüber und du siehst als UFC, als Reebok Company und so aus wie der letzte Trottel, weil es halt so albern ist, es ist so unfassbar albern, aber auch hier sage ich, diese Kämpfer haben alle dafür unterschrieben, dass sie sich daran halten, ja, alle mussten den neuen Vertrag unterschreiben und mussten unterschreiben, dass sie sich an diese Regeln halten. Also macht es aus meiner Sicht wenig Sinn, im Nachhinein dann zu sagen, das ist ja, also das mache ich nicht mit, den Scheiß. Du hast es unterschrieben, ja. Also halt an die Fresse. Ob das jetzt Sinn macht, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, weil, Peter, ich spreche da jetzt, denke ich mal, auch für dich, der ganze Deal ist völlig bescheuert, den Reebok und die UFC da momentan haben und den sie da durchziehen. Aber die Kämpfer haben unterschrieben und natürlich versucht die UFC das durchzusetzen. Ja, ich muss ja ehrlich gestehen, ich sehe das noch ein bisschen anders, weil ich finde ja diese Uniformiertheit grundsätzlich gut. Mir gefällt das schon, dass die Kämpfer so halbwegs einheitlich auftreten. Also es wirkt halt meiner Meinung nach wie ein professioneller Sport. Das ist jetzt vielleicht auch, weiß nicht, vielleicht ist das eine sehr abwegige Sichtweise der Dinge. Aber genau, ich finde das aber, mir gefällt die Optik von dem Look, den die jetzt tragen müssen, das ist natürlich Kappes. Weißt du, wenn die jetzt hingehen würden, Reebok und die UFC und die schenken jedem Kämpfer irgendwie einfach einen Kleiderschrank voll mit Reebok-Sachen und dann heißt es, wenn du hier für uns auftrittst, bedienst du dich bitte aus diesem Kleiderschrank. Ja, dann mach das doch so und dann darf sich da keiner mehr drüber aufregen, Feierabend. Ja, also der Deal an sich, ich glaube, das ist so. Die wollen jetzt hier erstmal ein guter Partner sein, also die UFC, weil ich glaube, dass sie sich schon noch einen stärkeren Partner als Reebok für die Zukunft erhoffen. Also sei ja, es jetzt vielleicht als zusätzlichen Sponsorpartner, die haben ja irgendwie noch 3 Slots frei, die sie da irgendwie mit festen Sponsoren auf den Schlüppern da bekleben können. Aber das sind halt Sponsoren, die die UFC dann auswählen will. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass es vielleicht irgendwann mal ja eine andere Company geben wird, die halt für die Trainingsanzüge und so ein Scheiß zuständig ist. Und da hätten sie natürlich gerne was Größeres als Reebok. Reebok ist halt nicht mehr so ein Riesending. Und dementsprechend wollen sie halt jetzt wirklich wie so der bestmögliche Partner auftreten. Wir setzen die Policy voll durch. Also wenn wir zu euch sagen, ihr zieht die und die Hosen an, dann zieht ihr auch die und die Hosen an. Aber es macht halt nur logisch. Aber es ist halt so lächerlich, wenn du da bei so einem Media Day dein Schwergewichtskämpfer von der Maincard da irgendwie barfüßig hinsetzt, weil er darf halt keine Reebok-Latsch, er darf halt keine Jordans tragen. Also das da klingt es bei mir aus. Bei Cerrone, weißt du, dass der sich da die Flagge mit einnäht? Ich verstehe, woher er kommt. Das ist gar keine Frage. Mhm. Hier sind eigentlich so viele Sachen, die mich halt wundern. Erstens mal, es muss doch irgendeinen Typen geben, der die Hosen gesehen hat, bevor Donald Cerrone rausgegangen ist. Da rennen doch so viele Staff-Leute da hinten rum. Da muss doch mal irgendeiner gesagt haben, Donald, so geht's nicht oder so. Ja, also erstens das. Das nächste ist, er hat halt eine amerikanische Flagge dran. Also, ich weiß nicht. Also das ist mir, das ist auch sowas, wo ich denke, ja, okay, er hat dafür unterschrieben, aber das ist halt so lächerlich, das durchzuziehen. Das ist, Und vor allem, es ist ja der Hintergrund, dass das irgendwie ein Stücke von so einer Hose ist, die er da mal anhatte, die ihm seine Oma gekauft hat. Ah, weiß der Kuckuck, aber auf jeden Fall hat das auch einen sehr, sehr symbolischen Wert für ihn und verbindet Donald Cerrone und seine Oma irgendwie. Also allein deshalb kann man ja, sag ich mal, darüber hinwegsehen. Ich verstehe aber, dass die UFC und Reebok dann sagen, ja, wenn wir es halt bei Cerrone machen, dann müssen wir es halt bei jedem machen. Ist ja richtig. Dann kommt halt der Nächste und sagt, wie kann denn der das machen und ich nicht? Kann ich nachvollziehen. Ja. Im weitesten Sinn. Ich finde es nicht gut, aber kann ich nachvollziehen. Dann war ja die Geschichte mit Nate Diaz, der wurde ja auch abgestraft, weil er bei den Weigh-ins eine Jeans anhatte. Da hat Diaz damals gesagt, ja, hier, das ist aber eine Reebok-Jeans, hat er gesagt. später hat er dann gesagt, ich scheiß auf euer bisschen Geld, das ihr mir dazu steckt, könnt ihr euch einen Arsch schieben, fand ich auch nicht schlecht. Ich habe gesagt, ich gebe einen Fuck drauf, ich kriege eh kaum Kohle von euch und könnt euch die Kacke in den Arsch schieben. Und das war wohl auch so, dass er beim Media Day dann noch irgendwie T-Shirts von seiner Company da irgendwie verteilt hat und nicht von Reebok. Und da waren sie auch ein bisschen angepisst. Und Dos Anjos hat ja bei den Weigh-ins ein Evolve MMA-Shirt getragen. Das ist hier von seinem Trainingscamp in Singapur halt so ein Shirt gewesen. Und hat dafür auch $10,000 ablatten müssen. Das sind so Sachen. Ja, das ist Dummheit für mich. Also wenn, du kannst da halt nicht mit so einem Evolve MMA-Shirt auf der Waage stehen oder vor den Weigh-ins auftreten, weil das ist halt ganz, ganz klar, dass du das nicht machen darfst. Wenn einer eine Jeanshose anhat wie Nate Diaz, da würde ich mir jetzt auch an Nate Diaz Stelle so denken, habt ihr meine Tasse im Schrank? Ich stehe immer da in der Jeanshose. War schon immer so. Ich stehe immer in der Jeanshose da. Wo ist das Problem? Es steht doch nicht irgendwie jetzt riesengroß Levis da drauf oder irgendwas. Das, ja, finde ich lächerlicher. Aber ja, sowas wie Dos Anjos mit seinem Evolve-T-Shirt und so, das ist, ja. Ich bin mal gespannt. Ja, aber ich stehe da, meiner Sichtweise ist da die der UFC, wenn das Teil des Vertrags ist, Teil des Deals ist, weißt du, erinnerst du dich noch an diese Szene, als Mario Gomez bei den Bayern vorgestellt worden ist und er dieses riesigen Nike-Logo auf der Brust hatte und das Adidas-Trikot aber dann hochgehalten hat, dass Adidas sich darüber halt mega ärgert. War das nicht Götze? Götze. Ja, kann ich mich dran erinnern, ja. Ja, und das ist nur logisch, dass die UFC genau so eine Szene verhindern will. Ja, und dann musst du halt, dann fragst du dich, wo setzt du an? Ja, und dann setzt du halt tatsächlich bei den Socken und bei den Schuhen an. Das ist ja mein Reden. Ich meine, das ist natürlich völlig absurd und bescheuert, dass sie da so das durchziehen. Aber die Leute haben dafür unterschrieben, es sind die Regeln, also wir müssten jetzt ja erstmal darüber diskutieren, wie sinnvoll dieser ganze Deal ist und wie sinnvoll diese Regeln sind, aber letzten Endes haben ja die Kämpfer unterschrieben, jetzt kann man natürlich sagen, ja, was haben die denn für eine Wahl, die wollen ja Geld verdienen, ist richtig, aber in dem Fall muss ich dann auch wieder sagen, wenn die zu blöde sind, da irgendwie sich gemeinschaftlich auf was zu einigen, man muss ja nicht immer gleich eine Gewerkschaft gründen, was ja viele sagen, aber wenn es einfach so, jeder wusste, was da auf einen zukommt, viele haben am Anfang schon darüber gemeckert, wie es dann letzten Endes sein wird, warum schließt man sich da nicht zusammen und sagt klipp und klar, nee, wir unterschreiben diesen Deal nicht. Brandon Sharpe macht das zum Beispiel und du weißt, ich bin kein Brandon Sharpe-Fan, aber er sagt halt, nee, sehe ich nicht ein, ich unterschreibe diesen Deal nicht und solange bin ich halt kein UFC-Fighter mehr, gebe ich halt einen Fick drauf. Und das finde ich okay. Ja. Das finde ich konsequent und mag sein, dass er noch genügend andere Gründe hat, warum er aktuell nicht kämpfen will, aber das ist halt der Weg. Wenn du damit nicht einverstanden bist, dann unterschreib das nicht und trage die Konsequenzen. Also, ja. Ja, letzten Endes. Relativ einfach. Ist es aber einfach, aber auch absurd. Weißt du an der Stelle, ob Reebok die tatsächlich irgendwie komplett ausstattet? Weil, also theoretisch gibt dieser Laden das ja her, dass sie wirklich von den Socken bis zum Cappy alles ausstatten. Ja, das kriegen sie alles gestellt. Ja. Also die kriegen genau. Einen Trainingsanzug, Unterwäsche kriegen sie von Reebok, T-Shirt, Socken, noch so ein bisschen so einen anderen Fu halt, was weiß ich, da kriegst du noch ein paar Treter und den ganzen Rotz halt da, den Reebok halt Ständiger so am Start hat. Also du kriegst von Reebok wahrscheinlich keine Jeanshose, wenn es überhaupt eine gibt, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, sowas kriegst du natürlich nicht. Jetzt muss man natürlich fragen, hey, Moment mal, es ist also ein Problem, dass Nate Diaz bei den Weigh-Ins Jeanshosen trägt. Ja, wie ist es eigentlich, wenn Conor McGregor mit seinem scheiß Anzug da bei der Pressekonferenz sitzt? Müsste der nicht auch eine Strafe bekommen, weil es ist ja nicht Reebok. Ja, genau. Also es sind halt immer so ein paar Sachen. Jo, weißt du, also das ist alles nur so halbgar manchmal und lässt halt noch viele Fragen offen und sie versuchen immer so das Offensichtliche erstmal aus ihrer Sicht rauszupicken. Ja, aber wie gesagt, ich halte von dieser Art und Weise, das durchzusetzen, nicht allzu viel. Also ich finde das gut, wenn man sagt, hier im Octagon wollen wir eine einheitliche Linie durchziehen. Aber ich hätte kein Problem damit, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, draußen können die Leute machen, was sie wollen oder bei den Weigh-Ins oder so, das ist uns alles scheißegal. Aber im Octagon habt ihr halt einen Schlüpper an von Reebok und keine Sponsoren oder nur von uns ausgewählte Sponsoren. Das würde ich okay finden. Aber dieses ganze Drumherum, das ist mir zu doof. Weil das ist halt, wie wenn du jetzt verbieten würdest, dass ein Bayern-Spieler in einer Levis-Jeans auf einmal da zum Stadion fährt. Oder dann von mir aus den Platz nochmal betritt, weißt du, bevor sie sich dann warm machen, latschen sie doch dann mit ihren Beats-Kopfhörern da über den Platz und gucken sich den Platz an. Ja. Es ist halt, oder nach, dann bei der Pressekonferenz danach, es ist zwar die Regel, dass die dann einen Bayern-Trainingsanzug tragen, wenn wir jetzt bei den Bayern bleiben, aber es wird wahrscheinlich auch mal einen geben, der dann keine Adidas-Socken anhat. Weißt du, also das ist halt, ja, ich verstehe, woher die kommen, aber man muss, glaube ich, ein bisschen intelligenter mit der Umsetzung der Regeln da umgehen, ja. Ja, jetzt so meine Waschmaschine. Vor allem, wenn du jetzt, was ich noch sagen wollte, ist, vor allem, wenn du jetzt anguckst, genau das, was du gesagt hast, die Jungs tragen jetzt ja zum Beispiel auch wieder in der Pressekonferenz am Schluss, tragen sie einen Anzug, der ist bestimmt nicht von Reebok. Nee. Wie gehst du denn damit um, ne? Mach klare Regeln, sag allen Bescheid, alle sollen sich dran halten, aber ich, ohne Witz, ich glaube sogar so ein Diaz, wahrscheinlich sogar beide, die machen das sogar mit Absicht. Denen sind diese $10,000 dann auch noch ziemlich scheißegal. Die wollen doch den Rebellen raushängen lassen. Dem Diaz ist das 100% scheißegal. Ja, der tritt auch beim nächsten Mal, tritt er auch wieder in Jeans auf, 100%. Ja, und am besten in so, weiß ich nicht, Hayabusa-Shorts oder so. Gut finden. Gut, ja. Wie gesagt, die Waschmaschine brummelt wieder und wir sind durch mit der Sendung. Warum sage ich das mit der Waschmaschine? Weil sie auch zu Beginn der Sendung gebrummelt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich höre es auf jeden Fall. Peter, hat mir Spaß gemacht. Wir werden nächste Woche Dienstag dann, wahrscheinlich Dienstag, über die, was ist das? UFC 196, 97, was ist das denn eigentlich für eine Veranstaltung? 96 muss das doch sein, nicht? Ist das 96 oder ist das was ganz anderes damit? Warte, ich guck mal eben, habe ich das fix parat? Da ist doch hier Anthony Rumble Johnson gegen Darth Genau, ach, das ist doch eh eine Fight Night, ist das? Ach, das ist nur eine Fight Night, siehst du, dann sprechen wir darüber. Es wird wahrscheinlich auch wieder ein paar News geben und ja. Sehr schön. Ja, dann melde ich mich jetzt bei Nick Heinz Frauen-Selbstverteidigungskurs an und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Jo, bis dann. Ciao.